muss jetzt seit 3 Jahren hier hören, muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der kleine, aber der pfeift doch alles gegen uns. Skandal, Skandal! Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Hallo und herzlich willkommen zu 4 Ecken zu Elfer. Wir haben es endlich mal wieder geschafft, eine reguläre Ausgabe auf die Beine zu stellen, keine Live-Kommentation, kein guten Morgen-Tee, wie die Sendung jetzt wohl bestimmt heißt. Vielen Dank an, ich habe den Namen bei Twitter vergessen, aber ich habe jetzt endlich einen Namen für meinen morgendlichen Podcast. Er heißt der Guten Morgen-Tee mit Chris auf 4ecken12elfer.org. Ricky, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Chris. Herzlich willkommen, liebe Hörer, hier beim Nummer 1 Fußball-Talk auf iTunes. Wir haben es wieder geschafft. Wir sind die unumstrittene Nummer 1 in Sachen Fußball-Podcasts. Und ja, darauf können wir auch stolz sein. Ihr habt mir Rührei gemacht. Ich dachte mir, nachdem mir dieser Verbot auferlegt wurde, dass ich nichts mehr essen darf im Podcast, ist mir so einiges gewahr geworden in meinem Leben. Warum muss ich immer nach dem System handeln? Warum müssen andere Menschen mir sagen, was ich zu tun und zu lassen haben soll? Ricky, sage ich jetzt ganz ehrlich, ein Hoch aufs Rührei mit Salsiccio-Wurst, mit angebratener Salsiccio-Wurst und Schnittlauch. Das werde ich mir jetzt schön verspeisen. Aber nebenbei, neben meinem Frühstück, werde ich natürlich auch mit dir über den aktuellen Bundesligaspieltag reden. Und auch, jetzt kommt, über die Champions League sowie Euroleague-Auslosung reden. Über das, was Gillo Bocci, der Top Powerspieler von Werder Bremen, so nebenbei privat guckt. Hast du die Szene gesehen? Ja. Er ist ein Undertaker-Fan, oder? Erstens, ja, entweder Undertaker-Fan oder guckt halt viel UFC. Da kennt man die Geste ja. Stimmt, von BJ Penn. Ich hätte es noch besser gefunden, wenn er sich danach die Fäuste so abgeleckt hätte. Das würde ich auch mal gut finden, wenn es mal so eine Aktion gibt, wo zwei Fußballspieler mit den Köpfen zusammenrauschen, sich Platzwunden holen und dann so ein Verrückter sich das Blut von dem anderen vom Kopf ableckt. So wie BJ Penn, der ja früher immer die Fäuste abgeleckt hat, nachdem er seine Gegner halb tot geschlagen hat. So muss man es ja sagen. Oh, ich bin schon wieder im UFC-Rausch. Ich muss noch guckst du wieder UFC? Nein, gar nicht, wirklich nicht. Ja, aber ich muss noch einen Nachtrag zu dieser Essensgeschichte bringen. Jetzt, Chris, bist du wirklich im elitären Kreis, denn natürlich möchte ich, dass du gegen mich rebellierst. Das ist ja eigentlich das, was ich will. Wenn ich dir sage, du sollst nicht im Podcast essen, dann ist das fast schon eine Aufforderung. Das ist ein Test, ganz genau. Du sollst praktisch rebellieren, du sollst den Willen mir zeigen, dass du dir von niemandem den Mund verbieten lässt. Nur dann, Chris, nur dann bist du es natürlich hier wirklich, oder bist du würdig, diese Podcasts auch veröffentlichen zu dürfen, die du jeden, weiß nicht, Mittwoch oder Donnerstag da aufnimmst, deine Guten Morgen-Sache. Und hiermit hast du von mir die Permission, in Zukunft weitere Guten Morgen erstens aufzunehmen. Ich würde alle Podcasts übrigens Guten Morgen erstens Punkt 1, Punkt 2, so würde ich sie nennen. Ah, das wäre schön, ja. Oder einfach nur Guten Morgen erstens, ohne eine Veränderung. Ja, das ist ein Titel, der könnte sich durchsetzen. Kann ich mir auch Guten Morgen erstens das Spiel, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, da gibt's einige Ideen, die man mit diesem Titel, glaube ich, umsetzen Variablen. Könnte. Variablen, einige Variablen. Ich habe übrigens wieder Evernote aktiviert. Oh ja, als Notizplattform sozusagen. Genau. Ich habe ja bei dieser Notizen-App auf dem iPhone, da kann man ja, glaube ich, auch mit dem Mac synken, ne? Oder? Genau, ja. Ja, ja, das habe ich ja leider nicht, diesen Luxus. Jetzt habe ich mir wieder Evernote runtergeladen und jetzt, das ist echt ganz angenehm, so clumsy dieses Tool oder dieses Programm auch ist, aber es tut seinen Job. Es tut seinen Dienst und bei der Telekom bin ich sogar 12 Monate Premium-Kunde. Ich habe zwar noch nicht verstanden, was der Mehrwert ist, aber hey, I'm Premium-Subscriber from Evernote. Hello! Also ich schwöre auf Workflowy, weil mir das halt einfach so von der Ansicht her am simpelsten erscheint. Und also simpler geht's ja gar nicht mehr. Ja, aber genau das möchte ich. Ich möchte auch so verschachteln können. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Du sprichst ja auch viele Schachtelsätze und so, da kennt man absolut. Da schachtel ich mich manchmal bis in die 18. Ebene auf Workflow hier runter und da kriegt man dann das erste Achievement. Das sind die sogenannten Inception-Sätze, die du auch oft sprichst. Absolut. Also wenn man meinen Workflow-Plan mal wirklich komplett auslegen würde, dann würde man den vom Mond sehen. Ja. Ja, ist so. Schön. Wie das Autobahnnetz von New York dann wahrscheinlich. Genau. Das Autobahnnetz. Ja, doch, ja. Ich bin ja auch auf einer richtig tollen Datenautobahn. Jetzt, jetzt funktioniert nämlich mein Internet so, wie es funktionieren soll. Ja. Das muss man hier vielleicht noch erzählen. Am Freitag war der Telekom-Techniker da, hat alles eingerichtet. Und jetzt befinde ich mich hier wirklich in der Zukunft. Das ist wundervoll und ich möchte jedem ans Herz legen, solltet ihr demnächst darüber nachdenken, wo ihr in Zukunft Internet bezieht. Die Telekom ist euer Partner des Vertrauens. Das ist er, die Telekom. Toll. Din, din, din, din. Ja. Schön, dass meine Frau jetzt auf die Idee kommt, hier mal Nägel mit Köpfen zu machen und da drüben irgendwelche Bilder annagelt. Finde ich immer gut. Also ich dachte, sie hätte die Scheidung schon eingereicht, aber ne, macht ja nicht so einen Lärm, da bin ich natürlich auf falsch schief gewickelt. Ja, die Nägel sind jetzt gerade das größere Problem. Wie ballert jetzt Bilder an die Wand oder was? Mhm. Was ja gut. Hör mal ruhig, dann hörst du es vielleicht. Ja? Jetzt hat sie gerade, weiß nicht, vielleicht sich auf den Finger geklopft. Warte mal. Die Umbaumaßnahmen scheinen beendet worden zu sein. Die Wand ist gezogen. Aber ich weiß schon, dass wir heute Sonntag haben. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch in Schwäbingen ist. Psst, jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Da werkelt die da rum. Ja, das ist, soll ich sie mal kurz reinrufen? Ja, mach mal gerne. Melli! Das ist dieser Nadel-Effekt. Ja, ja, das ist er. Aber ich glaube, sie kommt jetzt nicht, weil sie schon weiß, warum ich rufe. Mhm. Melli! Ruf doch mal Schatzi oder so. Nee. Maus! Jetzt habe ich es erst verstanden. Ja, scheiß drauf. Sie kommt ich nicht. Ich und meine Maus. Sie kommt nicht. Da können wir machen, was wir wollen. Ich habe auch sowas vernommen wie nein. Ja, so, dabei hast du so ein Klatschen von Fäusten, wie so eine Faust auf so eine geöffnete Hand schlägt. So. Hast du gehört. Ja, das kann gut sein. Warte mal, vielleicht. Jetzt fängt das Kind an zu singen. Ach, es läuft einfach. Und die Katze, was macht die da jetzt bei dem ganzen Theater? Ich glaube, die klappt die Ohren runter. Das könnte ich mir gut vorstellen. Die sowieso, wenn meine Tochter den ganzen Tag zu Hause ist, dann geht die Katze wirklich am Stock. Weil da kann die sich überhaupt nicht ausruhen. Dann muss die ganze Zeit gekuschelt werden und wird mit der gespielt. Und wenn ich dann nach Hause komme, zum Beispiel von der Arbeit, dann sehe ich die Katze, die sieht wirklich aus, als wäre die auf dem Trip, die Augen weit aufgerissen, immer auf Hab-Acht-Stellung. Ganz struppiges Fell. Und ja, so. Ja, wirklich. Rennt die hier durch die Bude wie so ein angestochenes Vieh. Und wenn dann sich um 7:30 so ein bisschen hier die Wogen kletten, das Kind ins Bett geht, dann siehst du wirklich, wie so eine Katze einfach nur noch zur Seite kippt und wegpennt und sich von nichts mehr aus der Ruhe bringen lässt. Das ist wirklich, also, wenn wir im Urlaub sind im Mai, da geht's weiter mit dem Gekloppe. Wenn wir im Urlaub sind im Mai, ich glaube, die Katze wird hier die schönste Zeit. Die wird abfeiern, das, ja. Das gibt's gar nicht. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren mit diesen Schlägen. Oh, der Wayne Rooney, jetzt sehe ich gerade, der hat eine ganz dicke Platzwunde gehabt. Das passiert den besten Spielern. Ja, wobei Wayne Rooney würde ich ja schon lange nicht mehr mit in die Kategorie bringen. Naja, also in Stuttgart hätte ich Verwendung für Wayne Rooney. Ja. Ja, das ist klar, dass so ein Bayern-Fan. Ach, da muss ich übrigens nochmal sagen, ich habe gestern häufiger die Bayern-Bank beobachtet, die ja sehr prominent besetzt war. Und die Spieler finde ich ja so sympathisch. Also der Müller, wie der da immer mal wieder für Stimmung gesorgt hat auf der Bank, sehr, sehr, sehr sympathisch. Also, ja, da mit dem Ribéry ein bisschen gespielt, ne? Da ist und auch mit dem Linienrichter. Da hast du richtig gemerkt, wie er den Linienrichter getreut hat so. Und doch, also ich kann sagen, dass mir der Verein irgendwie wieder so ein bisschen mehr ans Herz wächst. Jetzt nicht so in Sachen Fanliebe oder so, aber ich habe immer mal wieder so Vereine, außer natürlich meinem Lieblingsverein, die ich dann sympathisch finde. Da bin ich mir immer nicht sicher, wer das ist. Stuttgart, also da lege ich mich natürlich schon fest, aber man ist natürlich frustriert nach so vielen Jahren. Ach, jetzt kommt sie gerade. Weißt du, wenn du nachher kurz Zeit hast, vielleicht könntest du dann noch 3-4 Bilder hier annageln. Soll ich? Ich sag's nur, weil es ist ja so ein Podcast, den kündige ich ja vorher in der Regel an. Ach, hört man das? Nee, man hört's nicht. Was ist denn jetzt eigentlich? Möchtest du noch was erzählen? Wo deine Frau jetzt gerade so auf dem Heimwerkertrip ist, wir hätten noch einen Swimmingpool zu bauen und da muss die Sauna noch installiert werden. Ob sie das machen könnte vielleicht? Nee. Kein Swimmingpool bauen. Okay, eine Sauna? Eine Sauna? Nee. Würdest du gern mit mir mal in die Sauna gehen? Und mit Chris? Und Lilly? Nee. Wir sind doch. Wieso denn das nicht? Würdest du nicht machen. Warum nicht? Weil ich das nicht mag. Ach so. Ich mag die Hitze nicht. Ach so, ich dachte, es lag an uns. Nee, lag an der Hitze. Gut, ich mag wirklich die Hitze. Ja, es ist angekommen. Viel Spaß. Jetzt machst du mal deine Haare, bitte. Warum? Einfach, um mich zu belustigen. Machst du eine lustige Frisur? Mhm. Bring ein bisschen Happiness in die Bude. Schön. Ja, die abfällige Geste ist angekommen. Hat sie die Gilobocci-Geste gemacht, ja? Ja, naja, Finger war in einer anderen Haltung, sage ich jetzt mal, und es war, glaube ich, auch nicht der Zeigefinger. Ja. Ja, aber zurückzukommen zu den Bayern, ja. Lieblingsclub so. Zu Beginn der Saison habe ich mich so ein bisschen in Schalke und in Dortmund verliebt. Mhm. Da fand ich einfach die Art und Weise, wie die Fußball gespielt haben, gut. Und dieses Spiel von den Bayern gegen Juve, das hat mich. Also, was war denn jetzt? Oder? Keine Ahnung. Dieses Spiel von Juve hat mich nachträglich dann auch nochmal so ein bisschen begeistert. Und wie gesagt, dann gestern diese sehr sympathischen Aktionen auf der Bayernbank. Ja, die haben so ein bisschen Sympathie in mir hervorgerufen. In Richtung München schicke ich die dann jetzt. Ja, aber man muss auch sagen, die Bayern-Spieler sind doch alles so Charakterköppe, weißt du? Wie das stimmt meine? Schon, ja. Das sind jetzt nicht so. Ja, bei Schalke die ganzen Geißes und wie heißt der Achter, der jetzt das Tor gemacht hat? Nicht Meier, sondern ein anderer. Meier aber auch. Und die ganzen Draxlers bei Wolfsburg und Schürrle, das sind ja alles super Fußballer. Aber möchtest du die am Mikrofon hören und so? Na, das Ding ist für mich, wir haben ja am Freitag versucht. Goretzka heißt er. Goretzka. Wir haben ja am Freitag versucht, das Spiel Schalke gegen Gladbach aufzunehmen für unsere tolle Rubrik Topspiel der Woche. Ja. Das ist dann so ein bisschen an meiner Internetleitung, beziehungsweise eher an der PlayStation 4 gescheitert, denn die Leitung hat genug Power, aber es kommt einfach zu wenig bei der PS4 an und ich weiß immer noch nicht warum. Ist ja bei mir auch so. Ja, ist bei dir auch so. Ich habe sie gestern direkt eingesteckt, dann ist es besser, da habe ich dann mal Trackmania Turbo gestreamt, das sah dann eigentlich ganz gut aus und also so werden wir es wahrscheinlich dann in Zukunft machen müssen, dass ich dann die PS4 direkt in diesen Speedport Hybrid-Router stecken muss. Ja, und da haben wir ja auch so gesagt, sowohl bei Schalke als auch bei Gladbach, die ja eigentlich eine sehr, sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen, so vom Tabellenplatz her und auch von den Ambitionen, hat man nicht das Gefühl, dass da jetzt so die krassen Superspieler auf dem Platz stehen. Also, obwohl bei die Schalke gut sind. Bei Schalke schon mehr als bei Gladbach. Aber bei Gladbach hat man wirklich das Gefühl, dass das einfach so eine relativ homogene Masse ist, ohne wirklichen Star-Potenzial. Und da möchte ich jetzt auch den Chaka nennen. Also, für mich ist das jetzt auch kein klasse Spieler. Aber so von der Erscheinung her, vom Wahrnehmen her, ist das alles so irgendwie so ein Mischmasch, so wo ich denke, das ist jetzt alles nichts mega Geiles. Und das scheint ja immer auch mal wieder durch. Also gerade der Hinteregger, den sie sich da geholt haben, haben in der Winterpause, der gilt ja als großes Innenverteidiger-Talent. War ja auch beim VfB auf dem Zettel. Ja, natürlich. Und der hat nee, wirklich. Gereicht. Hat nicht gereicht, ja. Die Kohle hat nicht gereicht. Die waren sich mit dem Spieler einig, aber die Ablöse war dann zu hoch. Und dann hat Gladbach den ausgeliehen. Aber der hat ja bislang wirklich eine rabenschwarze Rückrunde gespielt für Gladbach. Ja. Das Eigentor, Elfmeter verschuldet. Mhm. Ich glaube, der hat auch schon eine gelb-rote Karte bekommen oder so. Oder täusche ich mich da jetzt? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall lief es für ihn bislang nicht. Aber irgendwie passt er, und das meine ich jetzt nicht abwertend, in diese Mannschaft. Also man hat das Gefühl, dass wenn einer sich durch so ein Tal kämpfen kann oder wenn du das bei einer Mannschaft schaffen kannst, dann bei Gladbach, weil man sich gegenseitig da so unterstützt. Ja. Wenn du den Rest der Mannschaft durchgehst, Fabian Johnson, auch so jemand, das ist kein Riesenfußballer, aber der hat halt ein gewisses Talent, auch der Stindl. Ja, das ist ein guter Mann, aber der muss, glaube ich, in so einer Mannschaft spielen, um sein volles Potenzial ausschöpfen zu können. Scheint so. Aber jetzt nochmal kurz zu den Bayern zurück. Hast du die Alaba-Pressekonferenz gesehen? Nein. Ah, schade. Und zwar hat der Vertrag verlängert, ne? Okay, habe ich nicht mitbekommen, aber schön. Bis 2021. Ja, das ist eine Weile. Das ist eine Weile. Jetzt, Ich bin aus dem Häuschen völlig, dass der Junge den Vertrag verlängert hat, aber jetzt kommen die ganzen Leute, ja, der war ja jetzt, also bei den beiden Spielen gegen Turin, war der jetzt nicht so überragend. Ja, gebe ich auch völlig recht, aber er kann auch anders. Und das wird er auch wieder zeigen. Weißt du, was ich meine? Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Also das, der ist ja trotzdem noch extrem jung. Also das darf man halt immer nicht vergessen. Und überhaupt schon so konstant über so eine lange Zeit auf dem Niveau mithalten zu können, finde ich schon, also das ist schon Wahnsinn. Das findest du auch bei den ganz großen Clubs, die ja auch junge, talentierte Spieler haben, nicht allzu oft. Da gibt es dann auch immer mal so eine Phase. Und das bei Alaba muss man dazu sagen, wenn der eine schlechte Phase hat, ist das nicht so, dass da überhaupt nichts mehr gelingt. Sondern da gibt es dann halt dann und wann ein bisschen mehr Schatten als Licht, aber immer noch genügend Licht, um die Genialität des Spielers zu erkennen, sage ich jetzt mal. Absolut. Also, Alaba zu halten, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Bayern, weil du findest für diesen Spieler keinen Ersatz. Das ist das Problem. Du kannst nicht einen anderen holen. Und das sind jetzt auch zwei wichtige Vertragsverlängerungen, die auch so gewisse Zeichen an die Mannschaft geben, ne, und an den Verein. Müller hat lange verlängert, Alaba hat jetzt lange verlängert. Und das sind so Zeichen, ja. Also der FC Bayern München ist jetzt ein Verein, da kann man sich auch gut gehen lassen, finanziell und sportlich auch, denke ich mal. Also das ist ein gutes Zeichen. Aber wegen der Alaba-PK, das war zur Champions League-Auslosung, ne, die PK. Und da sitzt ja immer der dicke Hörweg nebendran, ne? Mhm. Und da hat auf einmal vom Hörweg das Telefon geklingelt. War aber ein wichtiger Termin oder so, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste der Hörweg weg. Und dann saß der Alaba da alleine. Und dann hat er mit seinem bayerisch-Wiener Schmäh dann doch, aber eher zum Hochdeutschen hin, so, er hat so einen ganz komischen Dialekt, so wienerisch, bayerisch, aber versteht man es dann doch irgendwie jetzt richtig gut. Und er hat gesagt, ja, spinnt denn der, ist denn der Deppert? Sagt der Alaba zu dem Herwig. Ja, lässt er mich hier hocken? So sagt er, soll ich jetzt den Kram hier alleine machen und so. Ey, das war so sympathisch, das war so gut. Das musst du dir irgendwie echt nochmal angucken. Es waren nur irgendwie 20, 30 Sekunden, dann kam er auch schon wieder, aber. Ja, kam das, wo hast du denn das gesehen? Bei Sky. Ach so, okay, ich dachte, das war auf dem YouTube-Kanal von. Ja, ich gucke nämlich auch gerade bei YouTube und find's nicht. Und das war so gut, da geht der Herwig einfach weg so, er muss kurz weg, ins Handy und geht weg und dann guckt der Alaba hinterher, ist denn der Deppert, spinnt denn der völlig, lässt er mich hier sitzen und so, es war einfach nur schön. Und das meine ich auch wieder, dass speziell die Bayern-Spieler irgendwie so ganz charmante und charismatische Leute sind. Ich weiß nicht, ob das mit dem Talent zusammenhängt, aber ja, ich finde das, ja, das echt gut. Dass du mit Sicherheit noch viele solche Charaktere auch bei anderen Teams findest. Aber was die Bayern, das muss man ja auch mal lobend erwähnen, wirklich hervorragend beherrschen, ist der Umgang mit den sozialen Medien. Also gerade auf YouTube, ich bin kein Bayern-Fan. Ja, also ich finde die Bayern natürlich interessant, klar. Aber ich bin kein Bayern-Fan im klassischen Sinne. Dennoch habe ich den Kanal abonniert, weil ja immer gute Videos kommen. Und jetzt nicht nur Pressekonferenzen oder Interviews oder so, sondern auch so kleine Geschichten, dass die, wie heißt das, die Aktion der Woche oder wie heißt das Ding? Wenn sie Move of the Week. Move of the Week, das ist immer ganz interessant. Oder wenn sie einfach so kleine Snippets zeigen von lustigen Aktionen, dann siehst du mal eine komplette Trainingseinheit und so. Die nutzen das sehr, sehr geschickt aus, so, dass ich mir sogar zeitweise schon mal überlegt habe, man muss dazu sagen, bis ich gesehen habe, was das kostet, mir dieses Bayern TV zuzulegen, ja, weil ich es so interessant finde. Und das, ich habe auch andere Kanäle von Bundesliga-Clubs mir schon angeguckt, die finde ich dann aber nicht ganz so geil, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe dir das Video geschickt, wollen wir uns das kurz angucken mit Ton? Ich nehme das Video hier mal in den Prozess mit auf und würde das einfach am Ende der Sendung reinballern, weil ich kann dann das jetzt gerade nicht hören aus technischen Gründen. Okay, das ist eine Ansage, aber ich habe es gefunden und es ist so sympathisch und so schön. Aber das ist das, was mir auch aufgefallen ist, dass da echt so Spieler sitzen, wo ich auch gerne mal eine PK sehe, weißt du? Oder gerne mal so ein Post-Match-Interview. Ja, du bekommst ja oft nur so ein Quark. Natürlich gibt's die bei den Bayern auch noch und wenn du da so einen Götze hörst, du drehst ja völlig ab. Ja, auch ein Lahm, das sind alles andere Charaktere. Aber wenn ich den Vidal da so immer rumspringen sehe, der macht einen coolen Eindruck. Der Lewandowski, den hätte ich nie im Leben so cool eingeschätzt. Ja? Wie meinst du das? Das ist eine richtig coole Sau. Immer wenn ich von dem irgendwas sehe, denke ich, das ist so ein cooler Typ. Und es gibt ja in den USA, gibt's ja diesen Verarschungskanal Whatever. Ja. Kennst du, oder? Mhm. War das Whatever? Nee, die hießen anders, wa? Nein, wieso? Dieser Prank-Channel. Ja, heißt der Whatever? War das so? Ich glaube, ja. Ich glaube auch, Auf jeden Fall, der Typ hat ja extreme Ähnlichkeit mit Robert Lewandowski. Mhm. Und hat daraus ja auch schon ein paar Bits gemacht und hat das Ganze dann, ja, also hat er sich als Lewandowski dadurch durch, ich weiß nicht, ich glaube, die sind in San Francisco oder so, hat sich dadurch San Francisco geschlagen und hat Weiber angemacht und gesagt, ich bin Lewandowski, bin ein berühmter Fußballer und so. Mhm. Und der Typ ist ja auch total cool. Und ja, mittlerweile bin ich der Meinung, das ist Lewandowski. Da kann mir jeder sagen, was er will, weil die sind auf demselben Coolness-Level. Und ich mag zum Beispiel Matze Knob nicht, aber ich habe mir die Videos von Matze Knob angeguckt, als er da Lewandowski interviewt hat. Ah, das kenne ich gar nicht. Ja, das muss, also ich bin wirklich kein Matze Knob-Fan, aber dieses Lächeln von dem Lewandowski immer so, ja, weißt du, sich für keinen Scheiß zu schade zu sein und einfach Spaß zu haben und das mitzumachen und so, musst du dir mal angucken. Das ist irgendwie Busfahrer Manni oder so, also weißt du, so ein Scheiß halt wieder. Deutsche versuchen immer nur lustig zu sein, indem sie sich verkleiden und da scheitern sie halt total. Und Lewandowski rettet Matze Knob hier aus meiner Sicht einen Arsch. Und das ist wirklich unterhaltsam. Und wie gesagt, liegt nicht an Matze Knob. Es gibt auch so eine Sendung auf FCB-TV, die ist irgendwie, weiß nicht, einmal im Monat geht eine, oder alle 14 Tage geht eine halbe Stunde. Und da waren dieses Mal Müller und Lewandowski. Und dieser Lehmann, der Stadionsprecher. Ah ja. Mhm. Glatzkopf. Dann quatschen die immer so, der hat dann halt immer die beiden zu Gast und am Ende der Sendung werden dann immer so Spiele gemacht. Ja. Als erstes gab es ein Rätsel und wer zum Beispiel mehr Länderspieltore geschossen hat, Levi oder Müller und so, ne? Das ist glaube ich Müller, weil er auch einfach mehr Spiele gemacht hat und dann haben die beiden sich übelst gefoppt, so weißt du, so die Pfeife, Müller dann so, weißt du, die Pfeife, natürlich habe ich mehr Tore als der geschossen, so, ne, und dann denkst du dir, da quatschen die beiden mit besten Offensivspieler der Welt so miteinander, ja, die Pfeife, da weißt du, Lehmann, brauchst du gar nicht fragen, hier, brauchst du gar nicht fragen, ich habe natürlich mehr Tore geschossen als die Pfeife und so und das, ah, das ist so schön und ja, dann... Weil sie dann halt, wenn du halt merkst, dass die genauso sind wie du in deinem Kreisliga-Club, also... Ja, ja, genau, nur dass sie ein bisschen besser kicken können. Genau, aber so vom Verarschungslevel halt, ja, so hast du dich ja auch immer so hochgenommen, wenn du früher Fußball gespielt hast, ja, ja. Und dann haben sie noch so Spiele gespielt, gedartet haben sie, Minitischtennis und so, das ist halt, also der Lewandowski ist schon eine coole Sau und über Müller braucht man gar nichts sagen, das ist natürlich... Ja, der macht sich immer mehr, also man kann sagen, dass der manchmal auch ein bisschen over the top ist, aber das macht halt, guck mal, ich kann mich dran erinnern, vor 2 Jahren ganz oft darüber gejammert, wie langweilig eigentlich Interviews mittlerweile sind, weil alle so trainiert sind, selbst so ein Podolski, der ja wirklich eigentlich auch immer mal wieder einen Kessenspruch auf Lager haben könnte, ist ja nach Länderspielen immer verhalten und du merkst richtig, wie er gecoacht wurde, nicht mehr sich so zu sagen. Ich meine, das machen die anderen auch in Alaba und so, aber bei diesen Kedira YouTube... dazu nennen, ganz schlimm. Wen? Kedira, ja, aber wenn du dann die Jungs so gerade bei FC Bayern TV und so siehst, wo sie dann irgendwie ein bisschen lockerer wirken, dann ist man eigentlich ganz froh, dass es die Möglichkeiten heutzutage gibt, sich so auch zu präsentieren. Also ich befürworte das und ich bin auch der Meinung, dass andere Clubs mindestens genauso interessante Spiele haben, aber vielleicht noch nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Da fehlt für mich sowieso noch viel, da kann man sich, glaube ich, da hole ich jetzt mal die UFC wieder aus dem Hut, viel bei der UFC abgucken, wie die einfach mit den sozialen Medien umgehen. Also weißt du, gerade das Vermarkten von Training, Pressekonferenzen, also dass man da die Fans noch mehr mit einbezieht, so Frage-Antwort-Geschichten und so, das ist alles eigentlich nicht sonderlich aufwendig, ja, und bietet aber so einen extremen Mehrwert, gerade für Fans, dass du da, glaube ich, wirklich noch bei vielen Vereinen eine Menge machen könntest. Oder vielleicht sind auch diese Richtlinien strenger bei den anderen Vereinen als bei den Bayern, was ich mir schwer vorstellen könnte, aber vielleicht ist es auch so, dass denen bei den Bayern mehr Freiheiten gegeben wird, aus dem einen Grund, weil sie vielleicht erkannt haben, dass ein charismatischerer Auftritt vor der Kamera einfach mehr bringt für den Verein. Weißt du, bei Werder Bremen und beim HSV oder so, da hast du wirklich so Interviews nach den Partien, da denkst du dir, ach mein Gott, das war jetzt vergeudete Liebesmühe so. Das kann zum einen sein, es kann natürlich auch sein, dass gerade so Vereine, die unten drinne stehen, ja, wenn wir jetzt mal Frankfurt oder so nehmen, dass die dann denken, okay, wenn wir jetzt nach außen hin das Bild präsentieren der lustigen Spieler, dann wird uns nachher vorgeworfen, wir nehmen die Situation nicht ernst oder so. Also es kann auch, weißt du, so ein verqueres Denken sein und man darf auch nicht vergessen, dass natürlich gerade auf den Entscheidungsposten immer so adäquierte alte Männer sitzen. Also das ist ja ganz häufig so, ja, dass dann Leute sagen, nee, was segnen wir nicht ab, weil Sowas gab es früher auch nicht oder so. Und gerade, ich könnte mir vorstellen, gerade so ein Spieler aus den 80ern oder 90ern, der jetzt dann im Verein dann mehr zu sagen hat, ja, der möchte auch noch mehr so diese Abgrenzung vielleicht abfeiern. Weißt du, also einfach wir wollen nicht zum gläsernen Spieler werden und ständig präsent sein. Weißt du, das kann ich mir schon vorstellen, dass die das noch sehr mögen, dieses Abgeschottete, und deswegen sich dem Ganzen noch nicht so richtig öffnen. Weil es ist ja schon merkwürdig, dass es in anderen Sportarten völlig normal ist, sich breit im Internet zu präsentieren. Ja. Und in der Bundesliga kommt es mir so vor, als wäre es nicht ganz so häufig. Das habe ich auch das Gefühl. Vielleicht ist es auch einfach, ja, das typisch Deutsche. Ja, das könnte auch sein. Ich weiß nicht, wie es im Ausland ist, muss ich dazu sagen. Nee, weiß ich auch nicht, ja. Aber nochmal zu UFC 200. Das wird ja, also zwei Kämpfe sind für relativ, also das wird, glaube ich, eine Schau, sage ich mal. Das solltest du vielleicht auch mal wieder reingucken, was du nicht machen wirst wahrscheinlich, ne? Also ich lege mich da nicht fest, ich werde nicht krampfhaft irgendwas nicht gucken, sondern wenn ich Bock darauf habe und es mir nicht andersweitig Zeit kostet, dann gucke ich es mir natürlich an. Ich meine, das machst du ja mit dem Film auch so, also da wägst du ja auch ab, habe ich Bock auf den Film und habe ich die Zeit übrig, und so werde ich es mit UFC 200 dann auch machen. Rousey gegen Tate 3 soll es geben? Okay, das ist schon mal ein Schwachsinnskampf aus meiner Sicht. Warum? Ronda Rousey hat... Sollen Triple Threat Fight machen oder was? Nee, Ronda Rousey hat einen extremst schweren K.O. erlitten. Einen extremst schweren K.O. Ja. Da solltest du erstmal vielleicht so 4 Monate dich überhaupt nicht mehr bewegen danach. Also das ist nicht irgendwie das nur so... Das ist ja auch so auch der Fall. Ja, das ist eben nicht ganz der Fall, weil sie dreht ja nebenbei erstmal noch 2 Filme. So, das erstens das. Zweitens muss sie an ganz vielen Dingen arbeiten, aus meiner Sicht. Ich meine, sie wird jetzt hier begünstigt, weil die Gegnerin ihr liegen wird. Ja, also das ist halt nochmal dann so ein Fall, wo man sagen kann, okay, da musst du vielleicht nicht ganz so aufpassen wie gegen Holly Holm. Aber ich hätte es jetzt begrüßt, wenn Ronda Rousey wirklich mal zumindest ein Dreivierteljahr eine Pause gemacht hätte. Ich sag nicht, dass sie diesen Kampf nicht gewinnen kann gegen Misha Tate, weil Misha Tate kommt halt über ihren Bodenkampf, und da kann halt Ronda Rousey dann auch wieder mitmachen, mit ihren geilen Skills da ein Submission oder so an den Start bringen. Gleichzeitig kann auch dieses extreme Anrennen von Ronda Rousey für Misha Tate mehr Probleme bringen als das eher technischere, aus der Distanz kämpfende von Holly Holm. Also das ist dieser Kampf, natürlich würde mich der interessieren, aber das ist für mich eigentlich das... Ich weiß, warum sie es machen, ja, aber natürlich. Ich finde es eigentlich schade, dass sie es so machen, weil ich gehe davon aus, dass Ronda Rousey den Titel gewinnt, danach gegen Holly Holm kämpft, den dann wieder verliert und dann zurücktritt. Das wäre natürlich so, das wäre Title Inception. Ja, davon gehe ich aus. Die UFC wird irgendwie, dass Ronda Rousey diesen Titel trägt, weil das ist Kohle. Das ist Kohle. So. Und das zweite Ding, wonach es wohl aussieht, ist McGregor Diaz 2. Ach so, weil da habe ich jetzt, ich habe im Joe Rogan Podcast nur gehört, dass er das abgelehnt hätte, Conor McGregor. Ich habe gestern nämlich das noch gehört, dass er keinen Featherweight-Fight will oder was er ist gegen Alberto Del Rio, ist. Ist doch so, ne? Hieß er doch. Alberto Del Rio oder ich glaube El Gigante oder irgendwie so hieß er. Ja, dass er den nicht will, sondern dass er da unbedingt die Revanche will. Ja, aber auch da, ich brauche das nicht sehen, weil ich weiß, wie er ausgeht, der Kampf. Deswegen, ja, McGregor wird gewinnen, oder? Nee, Diaz. Ja, meinst du echt? Ja, klar. Ja, das, ich fände, hätte Bock drauf. Ja, es ist. Da muss. Ja. Da ist wirklich, da finde ich das echt schade, dass du in Schwebing wohnst und ich hier, weil das wollen wir eigentlich relativ groß aufziehen, UFC 200. Da habe ich sogar gehört, dass es da eventuell Alkohol gibt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hoffentlich ist der nicht alle, bevor der Kampf beginnt. So ging es mir nämlich bei UFC 100 irgendwas im Sommer vor 2 Jahren. Da war ich einfach so hackedicht, dass ich dann nicht mehr den, was war denn da der Hauptkampf? White Man gegen Machida. Genau. Und Rousey gegen Ketsingano, kann es nicht gewesen sein. Egal, da war ich dann, das war übrigens diese Nacht, als ich hier in der Badehose durch meinen Ort gelaufen bin. Ach so, das war das, ja, schön. Ja, da habe ich es nicht mehr ganz zum Main Event geschafft, muss man sagen. Oder beziehungsweise, ich war der Main Event, so könnte man es fast sagen. Du warst der Main Event, ja. Ja, aber wie gesagt, ich verwehre mich dem Ganzen nicht, wenn ich Zeit habe und Lust, dann gucke ich es mir natürlich an. Genau wie bei Takeover Dallas. Das guckst du dir auch an, habe ich gehört. Nee, das gucke ich mir garantiert nicht an. Dann machen wir dann das große Talk of Personality Revival. Das wird es da auf jeden Fall geben, ja. Wird noch nicht aufgenommen. Ja, genau. So, sag mal jetzt wirklich, mal ganz im Ernst, hast du es mitbekommen? Werd konkreter, dann kann ich es dir sagen. Hashtag Chicky Beggeristein. Chicky Beggeristein, der ja gesagt hat, wunderschön, ich bin's mal wieder, der Chicky. Ich würde mal ganz gerne bei den Bayern-Wildern und vor allen Dingen Lewandowski ist ganz interessant. Hat er so gesagt. Mit Odin als Pressesprecher. Hast du das mitbekommen? Nee. Er wurde interviewt. Weiß ich nicht wo. Auf jeden Fall stand bei Goal, habe ich das Interview gelesen und ich dachte, das ist aber jetzt hier mit offenem Visier wird da geschossen. Der, und zwar hat der gute Chicky Beggeristein, a.k.a. Best Friend of Pep Guardiola, a.k.a. ich habe hier das Sagen bei Man City, gesagt, ja, wir können nicht, also auf gar keinen Fall kann ich jetzt hier Ihnen sagen, dass wir nicht bei den Bayern uns umschauen und so. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist aber jetzt aber ganz schön konkret. Und dann wurde auch noch Lewandowski ins Gespräch gebracht und da hat der Chicky Beggeristein gesagt, ja, das ist eine Personalie, mit der wir uns momentan stark beschäftigen. Aber ich finde das jetzt nicht so verwunderlich. Ich meine, die Mannschaft ist immer noch, also Man City ist immer noch sehr, irgendwie, da fehlt immer noch so der richtige Geist so in der Truppe. Das wirkt ja immer noch wie wenn du bei FIFA dir ein paar Spieler zusammenkaufst innerhalb von einem halben Jahr und das fühlt sich nicht richtig an. So. Wie bei FIFA, wie bei Ultimate Team, da stimmt die Chemie einfach nicht so zwischen denen. Richtig. Und weißt du? Natürlich werden die immer weiter suchen und nach bezahlbaren Lösungen fahnden. Und da bist du in der Bundesliga, denke ich, erstmal an einer richtigen Adresse. Weil wenn du jetzt da in Spanien guckst, bei den Top-Clubs, da brauchst du, glaube ich, gar nicht anfragen. Da bist du ja sofort in 60, 70 Millionen Dollar, Euro-Bereich. Ja. Und in der Bundesliga kriegst du da vielleicht noch einen sehr guten Spieler für ein bisschen weniger Geld. Deswegen. Ja, aber nichtsdestotrotz, also Lewandowski, da musst du schon dreistellig werden. Ja, sechsstellig, meine ich. Ja, boah, das ist ja, deswegen tue ich mich immer so schwer darüber zu reden, weil das so absurd ist alles. Absolut. Also, und aber jetzt, mein eigentlicher Aufhänger war die Antwort von Matthias Sammer gestern auf dem Platz und Man City aktuell Tabellenvierter. Ein Punkt Vorsprung vor West Ham und 4 Punkte Vorsprung von Man United. Man United denkt man natürlich, ja gut, ist jetzt irgendwie auch eine merkwürdige Partie momentan. Aber nichtsdestotrotz sind es nur 4 Punkte und es sind ja noch ein paar Spiele zu spielen. So. Das heißt, Man City könnte definitiv, also könnte auf jeden Fall noch auf Platz 5 kegeln oder selbst wenn sie auf Platz 4 bleiben, können sie auch die Qualifikation zur Champions League vergeigen, was ich nicht glaube, aber es kann passieren. Kannst du dir vorstellen, dass Peter Guardiola an der Seitenlinie in der Euroleague steht? Naja, also, hat ja keine andere Wahl dann. Naja, klar, das ist zum einen, aber ja, dann hat er schon mal ein Jahr von seinen 3 Jahren, die er dann bei diesem Verein verbringen wird, schon mal, ich sag jetzt mal, verplempert. Im allerbesten Falle mit dem Euroleague-Sieg, aber da glaube ich auch nicht so richtig dran. Ja gut, aber das ist immerhin eine Möglichkeit, vielleicht erstmal so das, trotzdem was vorweisen zu können. Ich meine, sollte Man City in der Euroleague spielen, dann wären sie automatisch einer der absoluten Top-Favoriten auf diesen Titel. Absolut. Und sollte Guardiola den dann nicht holen, dann ähnlich wie jetzt gegen Juve müsste man schon wieder sagen, ja, das ist also, er ist ja vielleicht ein bisschen gescheitert. Also, weißt du, weil du einfach so eine qualitativ hochwertige Mannschaft hast, dass du mit Man City so einen Euroleague-Titel eigentlich gewinnen musst. So, ja. Ich glaube, das nehmen die mit in Kauf. Die sind sich ja schon bewusst, in welcher Situation sie sind. Und wenn alles perfekt laufen würde, hätten sie ja vielleicht auch gar keinen Pep Guardiola verpflichten müssen. Also, es gibt ja schon einen Grund, warum man diesen Trainer möchte, weil eben die Chemie nicht stimmt und vielleicht erhofft man sich von Guardiola und seinem Trainerteam, dass er das eher hinbekommt als ja der Pellegrini, der da jetzt aktuell das Zepter schwingt. Das ist auch ein ulkiger Typ, ne? Also der wirkt halt wie so eine Marionette, die halt einfach dahingestellt wird und von Chicky Kaka-Fußball von außen da irgendwie geleitet wird oder so. Nee, das ist, ich tue mich wirklich extrem schwer mit dem Verein, weil ich habe ihn ja dieses Jahr einmal sehen dürfen. Zwar in der Vorbereitungsphase, aber nichts hat da irgendeine besondere Qualität ausgestrahlt. Auch wenn ich die in der Champions League gesehen habe. Natürlich gibt's da Spieler, die immer Einzelaktionen zeigen, wo du wirklich dann denkst, Alter, das gibt's ja gar nicht, dass sowas David machbar Silber, ist. Ja, aber Aguero. Insgesamt wirkt die wirken wie die Harlem Globetrotters. Das ist so eine Truppe, die immer irgendwie einen coolen Trick zeigen kann, aber insgesamt würden die halt nie was reißen in der NBA, sag ich jetzt mal. Und so wirkt Man City für mich in der Champions League. Oder überhaupt, wenn ich die auch manchmal so ein bisschen bei Sky sehe, weißt du, wenn irgendwie mal so ein Premier League Spiel laufen lässt. Das ist jetzt nicht irgendwie ja was Herausragendes. Ich würde sogar fast sagen, dass die selbst in der Bundesliga Probleme hätten, ganz vorne mit, also ganz vorne meine ich jetzt. Mit Dortmund und Bayern mitzuhalten, da müssten sie sich schon strecken. Also das meine ich, auch genau. So, ja. Also so Platz 3, 4, klar, aber ja, und eigentlich ist das ein Witz. Mit dem Kader, ja, da musst du selbst in der Premier League eigentlich alles an die Wand spielen. Raheem Sterling fällt mir da noch ein, offensiv. Und der ja gar nicht mehr so oft von Anfang an spielt. Nee, Karl-Heinz de Bruyne auch. Mensch, meine Güte, was verletzt, da oder? Los ist. Der ist verletzt, aber ja, nichtsdestotrotz in seiner Mannschaft. Ja, aber das ist ja schon immer so ein Spieler gewesen, der sich irgendwie schwer tut mit dieser, also ich, jedenfalls ist das mein Eindruck von ihm, den ich gewonnen habe. Du guckst auch dieses Raw, ne? Nee, guck ich nicht. Aber okay, als er zum letzten Mal in England war, wo war er denn da nochmal? Bei Chelsea, oder? Bevor er, da war es ja auch so, dass er sich so schwer getan hat mit seiner Art Fußball zu spielen, mit diesem, ich weiß nicht, ob es der Druck ist, der ihn dann so ein bisschen lähmt. Kann es nicht richtig beurteilen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass der sich da in Wolfsburg als Prinz von Wolfsburg relativ Wunder gut gemacht hat. Weißt du, einfach, das hat ihm, glaube ich, diese Ruhe hat ihm, glaube ich, gut getan. Und diese Aufgeregtheit da im englischen Fußball und natürlich auch im Umfeld von Man City, der hat ja keine Katastrophensaison gespielt, aber das ist jetzt auch keine Wolfsburger Saison gewesen. Aber das Phänomen gibt es doch noch und nöcher. Ja, klar. Das gibt's auch bei Mario Götze, bei den Dortmundern, weißt du, da bist du halt der Spieler, um den alles gebaut ist. Das siehst du doch auch im kleineren Kosmos bei Aaron Hunt, der in Werder Bremen ja wirklich ein absoluter Klassespieler, ein Nationalspieler geworden ist, und in Hamburg, wo das Umfeld anders ist, wo das Wahrnehmungsverhältnis auf den Verein anders ist, wo alles ein bisschen noch krasser ist als in Bremen. Da kommen dann Spieler wohl irgendwie nicht so richtig mit klar. Und auch ist es mit De Bruyne, der in Wolfsburg einfach die Person Nummer 1 war und jetzt bei Man City einfach ein Spieler unter vielen ist. Und das gibt's auch, da gibt es auch viele Beispiele bei den Bayern, ne? Na, und Deißler, die Belastung, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, die Belastung der Ablöse. Also ja, man lächelt das ja immer so weg, so wie schwachsinnig diese Summen sind, aber trotzdem sind die Summen ja reell. Und wenn ich jetzt ein Spieler wäre, der dafür 65 Millionen irgendwie transferiert wird, weißt du, da steht ja fast schon eine Forderung im Raum. Mhm. Ja? Ähnlich Schürrle. Schürrle auch, der ja, also ganz ehrlich, so rein qualitativ seit seinem Wechsel von Liverpool, war ja Liverpool, oder? Ich muss nee, mal nachfragen. War auch nicht. Chelsea. Stimmt, der kam von Chelsea, richtig. Emre Can ist Liverpool, deswegen bin ich da durcheinander gekommen. Ist Emre Can und Schürrle damals zum selben Zeitpunkt nach England gegangen? Can, glaube ich, nach England gegangen. Ja. Das kann gut sein. Das vielleicht habe ich deswegen sein, mit Liverpool in Verbindung gebracht. Ist aber egal. Aber auch der spielt jetzt hier in Wolfsburg die ganze Zeit auf so einem eher so ein, mit welchem Verein würde ich das vergleichen? Weiß nicht, so ein Frankfurt-Fußball. Weißt du, da irgendwie so ein Schürrle qualitativ würde ich den gerade eher nach Frankfurt schicken wollen, obwohl er jetzt sich gerade ein bisschen fängt. Momentan, ja, 5. Tor jetzt geschossen, fängt sich jetzt gerade. Aber nichtsdestotrotz muss man da die komplette Saison sehen. Da ist das eher Essig, sage ich mal, ne, wie Stromberg sagen würde. Ja, wenn du das ganze Jahr nimmst, seitdem er da ist, ist es sogar mehr als Essig. Da ist es Kacke. Da ist es, Apfelessig sogar schon. Ja, ist der schlimmer? Mhm. Wäre es schlimmer? Apfelessig? Apfelessig? Nö, ich wüsste sonst nicht, welchen Essig es sonst noch gäbe. Weiß ich auch nicht. Was gibt es denn noch für Essige? Also Apfelessig, den normalen Essig. Ja, dann gibt es natürlich noch verschiedene prozentuale Einstufungen von Essig. Hochprozentigen Essig und so. Der ist dann richtig beißend schon. Essig nicht. Ist natürlich auch. Essig nicht, ja. Das ist natürlich auch sehr angriffslustig. Ja, Essig nicht. Das ist natürlich wahr. Ja. Essig aber nicht so gerne. Ist zum Beispiel jetzt noch ein Essig, der. Und Essig nicht auf. Das ist natürlich auch ein Essig, den mag ich auch nicht. Den esse ich nicht. Nee. Ja, da kommt man schnell durcheinander. Absolut, ja. Essig. Nee, jetzt reicht's. Was denn? Was war denn jetzt? Nee, ich dachte, ich bringe noch ein Wortspiel, aber das ist ja die Kunst der Comedy, ist ja. War ja gar kein Wortspiel bisher da. Nee. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu Matthias Sammer, der darauf angesprochen wurde, am Pitch, am Spielfeldrand. Was denn Chicky Beckeristein gesagt hat, nee, mit Lewandowski, und dass er sich bei den Bayern umguckt. Und was sagt der Sammer? Der alte Rhetoriker, was sagt er? Was sagt er? Ja, was soll ich das denn wissen? Was schätzt du denn? Ja, weiß ich nicht. Wenn du so ein bisschen angemuftelt bist. Halt's Maul, sagt er das. Das wäre schön. Das wäre schön. Aber er hat gesagt, ich zitiere, Man City hat auch interessante Spieler. Ach so, ja gut. Ne? Wen denn? Also wenn man sich nicht zu, das ist so, die Antwort ist so, wie ich es auch ganz gerne sage, bei Lilly oder so, wenn sie mich geistig mal wieder outsmartet, dann sage ich selber. Wenn sie irgendwie was sagt, was einfach so legit ist, wo man nichts drauf sagen kann, dann sage ich immer einfach selber. Welcher Spieler, der für Bayern interessant wäre, könnte denn der FC Bayern finanziell stemmen? Da fällt mir natürlich finanziell. Ah, okay. Ich dachte jetzt nämlich, du fragst wirklich, wer wäre sportlich interessant? Denn da würde ich jetzt auch ehrlich gesagt schon mal sagen, da fallen mir jetzt nicht so viele ein, aber natürlich Kun Agüero, aber finanziell. Das meine ich halt. Deswegen ist die Aussage für mich schon wieder klar. Ich weiß, ist natürlich ein guter Spruch so. Da war die Katze in die Enge getrieben. Ja, aber es ist halt eigentlich Quatsch, weil die Spieler, die jetzt interessant wären für Bayern, können die sich ja gar nicht leisten. Also ich, oder was heißt, können sie sich nicht leisten, sondern sie würden halt diesen Schwachsinn nicht mitmachen, diese extremen Ablösesummen. Das würden sie natürlich nicht mitmachen, aber da, sportlich. Ja, der Agüero wäre natürlich eine super Nummer. Selbst ein David Silva würde ich jetzt nicht von der Bettkante stoßen. Der ist, glaube ich, nicht mehr so jung. Das muss man. Wer ist denn David Silva? Ist der schon über 30? Nee, der ist so alt wie ich. Das ist er 30. Ja. So einfach ist es. Also deswegen würde ich da jetzt auch keine große Ablösesumme mehr zahlen. Und auf den Flügeln, da haben wir mit Costa und mit dem King. Ricky, es ist der reine King. Es ist der King, habe ich jetzt gehört. Er wird nur noch der King genannt. David Alaba sagt, es ist der King. Wer denn? Coman? Kingsley Coman. Ach, es ist der King. Es ist nur noch der King. Natürlich. Sag mal, habe ich das richtig verstanden, ja, dass Yaya Touré gesagt hat, er geht auf jeden Fall, weil Pep Guardiola kommt? Genau, weil in Barcelona, sagt man, glaube ich, richtig, hatten die beiden schon nicht die allerbesten Vibes, sagt man nach. Ja, den würde ich jetzt zum Beispiel auch nehmen wollen. Gut, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ja, aber... VfB oder wie? Na, da würde ich aber dreimal Hallo rufen, wenn der kommen würde, für so einen Didavi. Ich denke, die sind übrigens ablösetechnisch in einem ähnlichen Bereich. Ich denke nur, dass es... Didavi und Yaya Touré. Die sind ablösemäßig im selben Bereich, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, weil der Touré schon ein bisschen älter ist. Ja, und der Didavi aber grad nur, monatlicher Verdienst könnte da noch ein Problem werden. Und vielleicht auch die Lust von Yaya Touré... zum VfB zu gehen? Ja, könnte ich mir vorstellen, dass er da... Da könnte man doch auch wieder Schlachtrufe. Der Dier könnte den ja anlocken. Der könnte dem so eine Brotgrubenspur legen von Man City nach Stuttgart. Ist das ein Elfenbeinler? Er hat auch ein Elfenbein. Das wäre doch. Da muss ich den Dier, den schreibe ich nachher mal direkt auf Jappi an, ob der da nicht irgendwas drehen könnte. Der Dier, der ist mir so richtig ans Herz gewachsen. Das sag ich dir. Das ist so ein. Jetzt, wo uns der Großkreuz fehlt, da ruhen wirklich meine Hoffnungen auf Dier, so als Dreckschwein in der Mannschaft. Ja. Stimmt, Dreckschweine habt ihr nicht. Ihr habt viele edle Ballkünstler. Ja, also, das sind ja auch das rote Ballett. Das Brustballett, das Brustringballett. Brustringballett, genau. Das Brustringballett, schön. Ja, der Verein wird immer mehr wachsen. Und ich habe meinen VfB-Fahrplan schon so weit festgelegt, dass ich wirklich sage, nächste Saison Angriff Euroleague. Ja. Ja. Und also wichtig ist, dass wir jetzt so einen Spieler wie den Werner nicht verlieren. Ja, den brauchen wir natürlich. Der Didavi kann gehen. Dann muss man aber einen adäquaten Ersatz holen. Wolfsburg. Ja, der kann gehen. Also ich kann damit leben, wenn der geht, aber man muss dann wirklich auch mal das Geld nehmen. Also jetzt, ich weiß, sie kriegen keine Ablöse, aber das Geld, was dann auch durch Dings eingespart wird, hier durch Gehälter und so, und einen adäquaten Ersatz holen und nicht so eine Doppellösung. Weißt du, so, wir suchen irgendwelche Spieler, die unter Umständen mal große Spieler werden könnten und wir teilen das dann aber auf mehrere Schultern die Last. So einen Scheiß möchte ich nicht. Ich möchte so eine richtige Mittelfeldgranate verpflichten. Ja. Zum Beispiel. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, Costa? Den Mali könnte ich mir gut vorstellen, aber der wird natürlich nicht zum VfB gehen. Yunus Mali, ich glaube, das wird ist auch eher ein Stürmer, wa? Der kann auch auf der 10 spielen, glaube ich. Ja, wenn der das gut könnte. Aber der wird natürlich nicht, wenn der jetzt mit Dings in der Euroleague spielt, der geht ja nicht nach Stuttgart. Der geht eher für 41 Millionen zu West Ham United oder Stoke City oder so. Ja, klar, das kommt natürlich noch dazu, dass es dann die ganzen englischen Kasper-Clubs gibt, die da einigermaßen gute Spieler wegkaufen. Es gibt schon ein paar interessante Spieler, auch der hier von Hannover, der Japse da. Ja. Wir waren gestern so schön japanisch essen. Das hat mir so gemundet. Kiyotake heißt der, wa? Kiyotake. Ja, den finde ich auch sehr interessant, muss ich sagen. Der geht doch bestimmt, dran, oder? Mainz ist dran, weil der Mali ja geht. Ja, macht Sinn, ja. Scheiße. Was ist Mainz dran? Mainz ist an Sané und an Kiyotake dran. An Sané? Ja. Alter, das würde mich ja ankotzen. Also von dem Sané halte ich ja auch richtig viel. Ja, das ist. Das wundert mich, dass das da nicht ein anderer, eher ein bisschen vom Namen her klangvollerer Verein mal angreift. Weil ich glaube, dass der Junge schon ein gewisses Talent hat, dass man sich zu eigen machen kann. Eine gewisse Präsenz als einziger von den Eierköppen. Ne? Ist auch jemand, den ich mir zum Beispiel beim VfB hätte sehr gut vorstellen können. Gerade weil die ja in der Innenverteidigung definitiv Handlungsbedarf haben. Aber es ist ja auch ein Sechser eher, ne? Aber der kann auch Innenverteidiger spielen, oder? Kam der nicht auch als Innenverteidiger nach Hannover? Kam als Innenverteidiger, wurde umgeschielt. Ja, zum Shield-Member. Ja, zum vierten Shield-Member. Ja, das kann ich mir richtig vorstellen. Die Echo kommt auch mal rein. Lima, Delta. War der das, der Slomka durch den Tisch gezimmert hat bei seinem Amtsantritt? Ja, und mit Devon Dudley hat er den 3D gemacht. Das wäre schön. Wenn der mal so nach so während dem Spiel so get the tables. Das kann ich mir richtig vorstellen. Und es gibt auch in den englischen Stadien, gibt es doch immer so leicht, so am Rand des Spielfelds gibt es auch immer so Versenkungen, ne? Ja. Hast du schon mal gesehen? Ja. Und da kann ich mir gut vorstellen, wenn dann der Sané in England spielt, dass er dann einfach da an den Rand geht und dann da so einen Lappen hochklappt und dann einfach so ein paar Tables da, Tische heißen die, glaube ich. Das wäre toll. Du, und dann macht man den Daumen auch so richtig und alle, get the tables, das wäre toll. Du kennst doch die Tormusik vom HSV, von Scooter. Ja, dip, oder was? Nee, von Scooter, wie ging das jetzt nochmal? Das ist jetzt ganz wichtig, weil ich muss nebenbei schnell auf YouTube gucken, dann fällt es mir wieder ein, weil das... Warum hat das für Fisch? Nee, die haben doch extra... Hamburg macht ein Tor oder so. Auf jeden Fall singen die immer so. Und gestern ist mir aufgefallen, dass die Eintracht Frankfurt-Fans das als Schlachtruf jetzt nutzen. Und die machen immer, Eintracht Frankfurt, und so. Und dann habe ich gedacht, das gab es aber auch noch nie, oder? Dass ein gegnerischer Verein die Tormusik eines anderen Clubs nimmt und daraus einen eigenen Schlachtruf zimmert. Das ist ja ein unfassbarer Move von den Braunschweigern. Aber ich mag das auch. Also diese Tormusik vom HSV finde ich phänomenal. Immer wenn die ein Tor schießen, freue ich mich, weil ich dann Scooter hören kann. Das ist aber du weißt, Hans-Peter Baxter ist ja Hannoveraner. Ist das so? Hans-Peter Baxter ist Hannoveraner. Das sind ja... Vom Konjunktiv her lässt man mir da nichts unterstellen. HP, Alter, das hätte ich ja nicht gedacht. Dass der Hans-Peter Baxter ist Hannoveraner. Jetzt versuche ich ja mal nebenbei doch noch irgendwie die Kiste juckig zu machen. Mhm. Und, geht natürlich nicht. Zack, jetzt könnte es natürlich sein, dass alle Aufnahmen gelöscht sind. Wollen wir mal kurz nachgucken. Nee, professionell wie ich bin, hat's funktioniert. Nee, aber das finde ich toll übrigens, diese Tormusik. Das könnten wir eigentlich auch mal hier machen bei Perfekten 2 Elber. Die Tormusiken-Hitparade. Das wäre toll, ja. Dass man einfach mal die ganzen Tormusiken... Kein Verein, zumindest ist es mir bekannt, hat Herb Alpert and the Tijuana Brass als Tormusik. Ja, weil es vielleicht ein bisschen lang wäre auch. Dass wenn da so ein 30-Minuten-Stück läuft, könnten wir vorstellen, dass der ein oder andere bei der Terminplanung sag ich mal, dann eher auf dem defensiven Fußball setzt. Das Lied. Ist für mich das beste Lied, was jemals kreiert wurde. Ja, das kann man so und so sehen. Der eine findet, weiß ich nicht, der Kommissar geht um, wahnsinnig cool. Und der andere halt die Tijuana Brothers. So ist es. Die Welt ist verrückt, in einer gewissen Sicht. Aber dumm. Aber wir müssen das mal, das ist, glaube ich, wirklich eine schöne Idee. Einfach mal hier die Tormusiken-Hitparade. Das könnten wir mal machen. Wir finden, also das jetzt als Tormusik. Wäre das nix? Es wäre auf jeden Fall, ja. Aber immer wenn dann das Tor fällt, müssen die Kamera von Sky muss dann auch mal in doppelter Geschwindigkeit das Spiel übertragen, wie früher bei diesen 70er-Jahren Comedy-Filmen. Benny Hill heißt genau. Da muss immer dann in doppelter Geschwindigkeit alles laufen lassen. Dann wäre es schön. Aber das, also wenn ich einen Fußballclub mehr kaufen würde, dann würde ich das als Tormusik. Das wäre doch so geil. Ja, das wäre natürlich geil, ja. Ja. Der VfB hat auch eine schöne. Was hat der? Von Pennywise. Oh. Ja, weiß nur jetzt nicht gerade, wie das Lied heißt, aber. Deathstroke, ne? Heißt das, glaube ich. Deathstroke? Warte mal, wie heißt denn die Tormusik vom VfB? Hat auf jeden Fall einen Namen, aber da kann ich mich jetzt nicht. Brohim heißt die, glaube ich, oder so, oder? Heißt die nicht Brohim? Bist du eigentlich auch so gerne Salzitscher wie ich? Reden wir jetzt wieder von dem Manchester City, Heini? Nein, ich rede einfach mal davon, ob ich gerne, also ich esse gerne Salsiccia. Nee, was ist denn das? Das ist diese spanische Wurst. Ach so, nee, was ist das, diese rote? Das schärfliche, ja. Ja? Mhm. Ja, nee, die esse ich nicht. Ah, schön angebraten, dann bekommt, verliert die ein bisschen von ihrem Flair. Ja, nee, ich versuche ganz wenig Wurst zu essen. Bei mir geht ja ab morgen die Transformation los. Also, wenn wir uns im August treffen, vorausgesetzt, du darfst dich überhaupt noch mit mir treffen, dann... Im August, da machen wir doch erst die nächste Sendung und dann... Nee. Im Mai ist die nächste Sendung. Stimmt, ja. Und wir treffen uns im August. Ja. Und bis dahin wird mein Körper wirklich... Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was mit dem passiert. Post-Transformation, ja. Da werde ich ein ganz neues Level an Body-Mass-Index kreieren. Und der wird sich einfach nur geil nennen dann. Also das ist dann auf so einer Skala, gibt es dann diesen Body-Mass-Index und dann gibt es so einen ganz, ganz, ganz kleinen Streifen, da steht einfach nur geil und so eine Frau, die sich mit der Zunge über die Lippen leckt. Und so werde ich dann da auffahren. Und wenn ich dann komme, dann jetzt lädt das hier nicht schnell genug runter. Hätte ich gerne jetzt die Musik vom HSV eingespielt, die du jetzt zwar nicht hörst, und aber auch ich nicht, weil sie noch nicht runtergeladen ist. Da ist YouTube einfach seiner Zeit, sag ich mal, einen Schritt zurück. Aber jetzt habe ich's. Also jetzt jetzt ist auch nicht mehr lustig. Ich mach's trotzdem. Oh, jetzt kommt so die HSV-Musik. Ist das schön. Hamburg, sagen wir. Yeah, auf geht's Hamburg. Ach, jetzt Always Hamburg. Na klar, wenn sie international spielen. Was? Wird halt nicht so oft gespielt, die Hymne. Ach, also im Europapokal nicht. Nee. Finde ich schön. In der Vorbereitung bei Testspielen können sie die nur spielen. Aber die von Gladbach ist auch schön. Ja, das ist auch schön. Also es gibt schon coole. Ganz schlimm finde ich die von Hoffenheim. Was haben die? Na, dieses 7 Fässer Wein, oder wie das da heißt. Das finde ich ja super. Nein. Was? Wie, warte mal, jetzt muss ich mal. Die suche 7 ich jetzt, Fässer Wein. Das suche ich jetzt auch noch raus. Du kannst nicht gefährlich sein. Also ich suche jetzt hier mal den vom Tabellenplatz aufwärts an die Torhymnen raus und wir können dann immer über die Vereine sprechen. Da fange ich nämlich mal an mit deinem Verein, Chris. Hangover. Ja, die haben, Ja? Was haben die denn eigentlich gemacht da gestern? Nee, du sollst jetzt nicht die Musik singen, du sollst jetzt mal einen aktuellen Lagebericht abgeben. Das war mein aktueller Lagebericht. Wir haben ja gestern in einem unfassbar schlechten Fußballspiel. Ich hab mir 60 Minuten angeguckt. Ja. Und dann habe ich gedacht, Alter, du bist doch ein Machorist, bist du doch. Bist doch ein Macho. Marokkaner bist du doch. Ja, echt? Jetzt mach ich mal. So hört sich das aus. Hannover spielt natürlich hier, glaube ich, von. Ach, wie heißt denn die Gruppe nochmal? Ja, wie heißen die? Nicht O2, U2? So eine langweilige Hymne. Hat man auch schon lange nicht mehr gehört, glaube ich, in Hannover. Das ist ja langweilig. Da wundere ich mich auch, dass da keine Stimmung aufkommt. Also, oder da wundere ich mich eben nicht, dass da keine Stimmung aufkommt. So ist es richtig. Aber also du hast nichts gesehen von dem Spiel. Nein. Ja, war eine Katastrophe. Kannst du, also Ich hab Divergent Allergent geguckt. Da hab ich Lili den ganzen Abend gestern genervt. Dass der, also so ein Titel, Divergent Allergent. Ja, ein Wort. Allergent. Allergent? Wie heißt das? Wie wird das eigentlich ausgesprochen? Kann man, also im Duden stehen, dass beide Aussprachen richtig sind. Ich hab übrigens. Gestern, als ich den Film, als ich im Kino saß und meine würzig pikant marinierten Erdnüsse gegessen habe, habe ich mir. Wo hast du sie hingesteckt? Ins Ohr oder ins Mundloch? Ins Mundloch. Gut. Da habe ich eine These aufgestellt, die ich am Donnerstag bei WhatsApp, wenn wir denn noch genug Speicherplatz haben, müssen wir jetzt eigentlich wieder haben, ne? Ja, 2 Stunden sind über. Wieder. Ja. Da habe ich mir eine These aufgestellt und zwar trifft die auf alle 3 Young Adult Franchises, die gerade auf unserer Welt hoch und runter gespielt werden, zu. Auf Tribute von Panem, auf Divergent und auf Maze Runner. Trifft die ganz genau zu und die werde ich dir am Donnerstag mal kundgeben und da bin ich mal gespannt, ob du das auch so siehst. Du hast bestimmt nicht alle gesehen. Nö. Aber Hannover sind, glaube ich, jetzt wirklich. Aber jetzt sag doch mal, Was denn? Ja, ich wollte jetzt mal wirklich wissen, wie, ach, du hast ja gar keine Lust, da über deinen Heimatclub aber zu reden. Jetzt mal wirklich, jetzt mal über die heißen Themen des Lebens zu reden. Ja. Um jetzt mal wirklich über die heißesten Themen. Lass jetzt erstmal die Frankfurt-Hymne einlaufen. Da kommt ja echt so ein alter Hüpfwalzer. Das hört sich so ähnlich an wie die Bayern-Hymne früher, wenn die ein Tor gemacht haben. Ja, die Bayern-Hymne ist ja auch dynamisch. Das ist ja tierisch langweilig. Also die beiden Mannschaften, die ich jetzt als erstes gespielt habe, Hannover und Frankfurt, die steigen ja schon aufgrund der Tormusik ab. Ja. Gottes Willen, da gleich wieder aber Bayern hat ja auch eine dynamische Torhymne. Da wird ja, wenn Le Monsieur ein Tor schießt, wird ja Oh, Champs-Élysées. Machen sie das noch, ja? Ja, glaube ja. Das fand ich nämlich Luca Toni. Oh, wo waren sie denn? Auf dem Wäscheständer? Vielen Dank, du bist ja wirklich, also wenn es Mutti nicht findet, ist es weg, ne? So ist es wirklich. Als Luca Toni bei den Bayern gespielt hat und Ribéry dann ja auch, das fand ich da immer sehr schön, wo sie Frankreich gespielt haben. Und das haben sie gespielt? Was? Das haben sie gespielt, Frankreich, nicht Champs-Élysées? Also das kann auch sein. Ich glaube, Frankreich war Radio Fritz bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Das kann auch sein. Natürlich. Und bei Robben, ich weiß gar nicht mehr, ob sie das noch machen. Also gefühlt machen sie das noch, aber gefühlt auch nicht. Da haben sie doch immer Tulpen aus Amsterdam gespielt. Ja, ich weiß, dass es mal so eine Zeit gab, wo sie die extra angepasst haben auf die Nation des Torschützen. Ja. Sehr schön. Jetzt bin ich bei Hoffenheim. Also das musst du dir dann anhören, wenn du den Podcast nachhörst. Das ist die schlimmste aller Tormusiken der Welt. Wie geht denn die? Also ich schicke dir mal einen Link. Jetzt sehe ich gerade bei Sky, sehe ich gerade, wenn man im Spiegel so Devil, die Blute von Farmer Mocking selbst kann. Kann ich ja nicht gut machen. Muss ich direkt wieder ausmachen, weil ich sonst Aggressionen in mir aufkeimen sehe. Nee, das geht gar nicht. Jetzt habe ich auch schon gar keine Lust mehr. Nachdem diese ersten drei Torhymnen so scheiße waren, möchte ich keine weiteren hören. Oh, jetzt. Jetzt hör dir das an. Das spielen die echt? Das spielen die, wenn die ein Tor schießen. Das ist fürchterlich, oder? Das habe ich ja noch nie gehört. Bei ja, denen. Warum auch? Ja. Wann hast denn du schon mal ein komplettes Hoffenheim-Spiel gesehen? Ja, wenn sie gegen Bayern spielen. Ja, wie oft wird da die Torhymne von Hoffenheim eingespielt? Das möchte ich mal wissen. Könnte ja mal sein, wenn man die, also. Die müsste man eigentlich immer trollen dann, also einfach diese Hymne spielen. Ja. Damit sie das auch mal hören. Und zum Schluss zeige ich noch die vom VfB, weil die ist schön. Hören wir heute auch 3-4 Mal. Ich muss sagen, ich entwickle mich übrigens immer mehr wieder zum VfB-Ultra. Und was ist denn, was ist mit den Roten Bullen dann nächstes Jahr? Nee, nächste Saison? Ich verliere da so ein bisschen das Interesse, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hast ist das. Hast du Interesse an Rap und fette Bässe? Hau ich dir deine Fresse. Hau ich, ja kann man, glaube ich, so grammatikalisch sehen. Bei diesem Text ist es nicht so wichtig, wie die Grammatik ist. Ja. Nee, aber das muss ich hier mal ganz kurz anbringen. Diese Mannschaft hat mir ja wirklich in den letzten Jahren immer wieder, also wirklich schlechte Nachmittage beschert. Und ich habe ja auch immer wieder hier bei 4 Ecken 2 Elfer angeprangert, dass da kein so, ja, dass kein Spieler so richtig die Galligkeit versprüht und es springt einfach kein Funken bei mir über. Und das haben die Jungs jetzt in dieser Rückrunde irgendwie bei mir geschafft. Ich bin so heiß auf die Spiele vom VfB. Und wie gesagt, jeder, der diesen Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass es da ganz andere Zeiten gab. Ich habe eine Katze zwischen meinen Beinen. Ich habe eine Muschi zwischen meinen Beinen. Ja, da habe ich ja nur drauf gewartet. Ja, den Elfer muss ich reinmachen. Auf jeden Fall ist das jetzt so, dass ich nur noch Stadionkommentar anmache, mir meine Sennheiser-Kopfhörer aufsetze und da wirklich versuche, mich richtig in diese Fanwelt rein zu projizieren. Und ich weiß, ich habe es letztes Jahr schon gesagt, aber ich glaube, dieses Jahr hole ich mir oder für die nächste Saison eine A-Block-Dauerkarte. Ich bin, glaube ich, wieder so in diesem Ultramodus. Ich mag auch die Fangesänge von meinem Verein. Das ist so geil, was die Jungs da immer so singen von Kommando Cannstatt. Ich kann mir auch richtig vorstellen, dass ich mal bei so einer Prügelei mitmache. Ja. Ja. Also das ist wirklich. Also der Verein hat mich wieder gefangen genommen, muss ich fast schon sagen. Jetzt muss ich nur noch diesen Dutt abschütteln. und ja, und vielleicht dann noch einen charismatischeren Trainer irgendwie an Land ziehen. Das mache alles ich hinter. Jetzt läuft gerade bei Sky Sport News Stuttgart gegen Leverkusen Vorbericht. Das ist klar, das geht heute schon los. Das ist ja wahrscheinlich der lange Sonntag extra für dieses Spiel. Mhm. Können wir vorstellen, dass Manu Thiele sich wieder den Kopf rasiert, damit er eine Karte kriegt. Ja. Also das wird eine ähnliche Nummer hätte bei diesem Klassiker, muss man sagen. Ja. El Clasico zwischen Leverkusen und VfB Stuttgart. Wer gewinnt das? Ich glaube, das ist so ein gefühltes Unentschieden, so ein 0-0 oder ein 1-1. Nee, also Stuttgart spielt nie zu 0, das kann ich dir schon mal sagen. Das ist okay. Überhaupt nicht, das ist nicht in unserer DNA. Wir hauen immer alles nach vorne oder zumindest so viel nach vorne, dass wir ein Tor schießen. Ja. So, deswegen, ich würde sagen, mit einem 2-2 kann ich leben, aber ich wittere hier eine gute Möglichkeit, drei Punkte zu holen. Ein angeschlagen, ne, die ja. Leverkusener. Und Stuttgart kann mit einem Sieg auf Platz 9 springen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja in D-Mark ist das ja Platz 2. Das ist Platz 2. Ja, das stimmt. Und dann möchte ich dazu sagen, dann sind's nur noch 6 Punkte auf Mainz. Und ich sag dir, dann wird angegriffen, Euroleague. Du darfst auch nicht vergessen, wie ist denn das? Wenn Bayern und Dortmund ins DFB-Pokalfinale kommen. Ja. Seid ihr noch drin im DFB-Pokal? Nee. Kann da ein zusätzlicher Euroleague-Platz bei rausspringen? Oder wie ist denn das jetzt eigentlich? Also Bayern und Dortmund spielen ja nicht in der Euroleague. Die spielen in der Champions League. Davon ist auszugehen, so. Ja. Kriegen wir dann einen zusätzlichen Euroleague-Platz? Ja. Das heißt, dann wäre auch der siebte mit dabei. Der siebte Qualification-Place wäre das. Boah, das schaffen wir. Und dann nächstes Jahr endlich wieder Europapokalnächte gegen Stalingrad und Posen. Oh. Vielleicht Posen und Wisla Stalingrad. Es wird so schön. Gegen Ypsia Willi und gegen lauter so tolle Vereine. Ypsia Willi und gegen Donetsk, die dann aber nicht in Donetsk spielen können, weil da alles verbombt ist. Gegen wen hat gegen irgendwann mit Kebele. Stimmt, Käbele. Ja, Dortmund gegen Käbele. Also das wird, da kann man ja sich wirklich richtig drauf freuen eigentlich. Aber da muss der Kostic bleiben, oder? Als Motor. Er hat gesagt, wenn Stuttgart in die Euroleague kommt, hat er keinen Grund zu wechseln. Ja, hat er gesagt. Der möchte halt international spielen. Ja. Und zu Recht, also die Leistung, die der jetzt in der Rückrunde gebracht hat, die in der heutigen Zeit kannst du solche Spieler dann nicht mehr halten, wenn du nicht in der Euroleague spielst. Die wollen dann weg, du selber verdienst noch mal einen Haufen Kohle, wenn du den abgibst. Ja. Und er möchte dann auch einfach den nächsten Schritt gehen und muss es versuchen. Er muss es versuchen. Ich finde aber, dass er dann nicht zu so einem Verein wie Wolfsburg gehen kann. Mhm. Ich verstehe nicht, wie Fußballspieler zum VfL Wolfsburg wollen können. Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Es ist so ein langweiliger Kackverein, der diese Wolfsburger, ich habe auch gestern in der Konferenz ja immer mal wieder gesehen gegen Darmstadt, wie dumm die sich dann auch beim Spielen anstellen. Und man hat aber immer das Gefühl, dass jeder Spieler da auf dem Platz von sich selber denkt, er wäre so ein geiler Spieler und an mir liegt's nicht. An mir liegt's nicht. Jetzt kriegt ihr mal euren Scheiß zusammen. So. Ja. Und dieser ganze Verein ist so unsympathisch mittlerweile, dass auch der Hacking geht mir so auf die Nüsse. Das ist auch eine Wichse. Ja, ich glaube, so nennen sie ihn auch in der Presse in Hannover. Alte Wichse Hacking. Alte Wichse, was sagen Sie zur Partie? Özil übrigens verletzt, ne? Ach, also meine Meinung zu David Özil kennst du ja. Naja, aber... Nee, Chris. Der knackt da ja jeden Rekord gerade. Vergiss es. Ich habe mir den Scheiß schon 1000 Mal jetzt angehört, wie toll der Özil ist. Wir haben es immer wieder gesehen, wenn der sich das Nationalmannschaftstrikot überstreift, dann ist das ein anderer Spieler. Das ist... Ja. Ich kenne kein Spiel gegen einen hochklassigen Gegner, also kein Länderspiel, in dem Özil wirklich mal eine richtig geile Leistung gezeigt hat. Also, wie gesagt, hochklassige Gegner gegen die Färöerinseln kann ich auch noch auftrumpfen. Ja. Ja. Das würde ich jetzt mal sagen. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ja. Was sagst du zur CL- und EL-Auslosung? Ja, also ich ganz ehrlich, ich freue mich, weil ich davon ausgehe, oder weil, ja, dass Bayern eine Runde weiterkommt. Da freue ich mich. Und gleichzeitig freue ich mich für Wolfsburg, für mich und für Wolfsburg, dass die so ein Los bekommen haben. Ist das Stadion mal voll? Nicht nur deswegen, sondern weil das auch ein geiles Spiel werden kann. Und ich habe dann so das Gefühl, wenn die jetzt gegen Benfica gespielt hätten, Wolfsburg, dass das vielleicht, weißt du, da kotzt du dich dann an, wenn Wolfsburg da ausscheidet. Ja. Ja, also ich sehe jetzt nicht Benfica als den großen Prüfstein. Allerdings ist Wolfsburg nun jetzt auch nicht gerade ein richtiger Top-Club aktuell. Deshalb bin ich eigentlich zufrieden mit so einem Spiel, wo es wirklich nur darum geht, sich nicht völlig zu blamieren. Ja, das könnte der Mannschaft auch gut tun. Bei Bayern jetzt oder bei Wolfsburg? Beide, muss man ehrlich sagen. Also ja, zuerst heim, ne? Das könnte ein bisschen unangenehm sein. Ja, aber für Wolfsburg ist es halt, es geht halt eigentlich um nichts. Also keiner rechnet damit, dass Wolfsburg jetzt hier Madrid rausschmeißt. Aber ich glaube, für Wolfsburg können, beide müssen ja heim ran, beide deutschen Clubs. Und ich glaube, für Wolfsburg kann es gar nicht so schlecht, oder ist es gar nicht so schlecht, zuerst in der heimischen, im Volkswagen-Dom anzugreifen. Weil für die meisten Wolfsburger Spieler ist es natürlich jetzt erstmal, ja, was Neues, gegen Real Madrid zu spielen. Und ich glaube, Champions League Viertelfinale ist was Neues für die meisten Wolfsburger Spieler. Dann Real Madrid als Gegner zu haben, ist was relativ Neues für die meisten Spieler. Und ich glaube, dann auch noch im Santiago Bernabeu zu spielen, das wäre, glaube ich, zu viel für die Wolfsburger. Ja, rechnest du den Wolfsburgern da Chancen aus? Nee. Nee, aber ich glaube, so wird es am glimpflichsten ausgehen. Ach so, okay. Also ich sehe da auch überhaupt keine Chance zum Weiterkommen, aber zumindestens muss man sich jetzt vielleicht hier nicht mit 2-5-0 Niederlagen oder so geschlagen geben. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, das glaube ich auch. Also man wird sich da relativ teuer verkaufen da in Wolfsburg mit einem 0-3 oder so. Und ja. Ja, gegen aber wen haben die denn nochmal in der Gruppenphase gespielt? Was, da war Man City oder Man United mit, war da, genau, ja, Eindhoven und Moskau. Ja, ja gut, ja. Die hatten ja bislang wirklich nur Kackgegner, kannst du sagen. Selbst Man United ist ja jetzt ja eher auf so einem Euroleague-Level. Jetzt nicht nur, weil sie in der Euroleague waren, sondern ja, ist ja nicht mehr das Man United von früher. Also von daher ist es wirklich. Und dann jetzt Genk oder Gent, wie auch immer sie heißen. Also. Ja, also jetzt kriegen sie wirklich mal einen gescheiten Gegner, um das mal so auszudrücken. Das kann man so sagen. Yes. Ich finde, es ist natürlich ein Los, wo man dann sagen kann, ja, wenn die jetzt Benfica bekommen hätten, dann hätte es vielleicht wirklich sein können, dass wir zwei Mannschaften im Halbfinale haben. Aber mir ist es scheißegal. Ich gehe davon aus, dass Wolfsburg spätestens im Halbfinale dann rausgeflogen wäre. Ja, oder genau. Und dann ist mir Bayern lieber, die dann gegen Benfica berechtigte Hoffnungen haben dürfen, ins Halbfinale zu kommen. Ja. Und vielleicht entsteht ja dann auch einfach so ein Movement, ja, dass du dann im Halbfinale auch die großen Nummern rauskicken kannst. Und ich glaube, es ist für Bayern nicht schlecht, dass Barcelona auf Atletico trifft, weil so ein innerländisches Duell könnte für Barcelona schwieriger sein als gegen, weiß ich nicht, gegen Bayern oder gegen Paris. Ja. Und dann hast du halt, um die auch noch mit aufzugreifen, mit Paris und Man City noch zwei Vereine, die ins Halbfinale kommen werden, die mit Bayern auf Augenhöhe sind. Und vielleicht treffen sie dann auf einen dieser beiden Clubs. Ich sehe Man City nicht auf Augenhöhe. Ja, von dem, wie sie Fußball spielen, nicht, aber das Potenzial haben sie schon. Also die Spieler, die sie haben, sind nicht viel schlechter als die Bayern-Spieler. Findest du nicht? Nominell nein, aber es ist. Sie kriegen es halt nicht zusammen. Naja, kriegen es nicht gebacken, kriegen sie auf der Piste, die PS. Also die hätten das Spiel gegen Juve nicht gedreht, da lege ich mir jetzt ja auch mal fest. Nein, auf keinen Fall. Ich gehe auch davon aus, dass Paris das Spiel nicht gedreht hätte. Ja, bei Paris hast du halt diesen irren Ibrahimovic, der ja gefühlt, schon wieder viermal getroffen, ne? Ich ärgere mich so sehr, dass der da in Frankreich rumkickt. So ein Spieler, der muss eigentlich bei so einer Mannschaft wie Real oder Barcelona, ich weiß, dass er da ja nicht die besten Erfahrungen gemacht hat, oder von mir aus, ja gut, englische Clubs ist jetzt auch nur noch Man City dabei, sehe ich. Da wird er ja jetzt wohl hingehen. Ach, ist das schon? Das sieht stark danach aus, der Vertrag läuft aus und in England kann er dann nochmal mehr Geld verdienen. Und trotzdem wollen die dann noch Lewandowski? Nee, nicht Man City, Arsenal möchte Ibrahimovic haben. Arsenal? Mhm. Oh, okay, alles klar. Das ist natürlich dann auch, welchen Platz nehmen die denn gerade ein? Dritten Platz, okay, da sind sie direkt für die Champions League qualifiziert. Aber das würde, ja, ist da irgendwie auch nochmal jemand im Hintergrund, der jetzt ordentlich Kohle reingesteckt hat? Oder ist das immer noch das Restgeld, sage ich jetzt mal so? Das richtige Geld fließt ja erst ab jetzt. Die TV-Millionen oder Milliarden, die fließen erst ab dieser Saison. Die Gelder, die jetzt in der letzten Transferperiode investiert wurden, das waren nur halt spekulative Millionen, die erst jetzt kommen. Also jetzt geht das richtig rund. Das heißt, da wird jetzt auch wahrscheinlich so ein Verteilerschlüssel angelegt wie in der Bundesliga, sprich ja, Leicester wird jetzt auch einen Geldsegen bekommen. Leicester wird jetzt auch richtig, die können jetzt bestimmt auch 100 Millionen investieren, 150. Ja, das ist ja für mich sowieso noch so die Nummer, eigentlich des internationalen Fußballs dieses Jahr. Letzter. Ja, das ist. Und auch, ich finde auch Tottenham auf Platz 2, finde ich auch krass. Ja, vor allem, wenn man die jetzt gegen Dortmund gesehen hat. Glaubst du das eigentlich, dass sie da bewusst eher einen Gang zurückgeschaltet haben, weil sie. Also, sie haben ja nicht mit der Top 11 gespielt, ne? Ja, kann ich nachvollziehen, weil er halt mehr Spiele in der Premier League und so, aber ich, meinst du wirklich, dass der sich so denkt, scheiß auf Euroleague, ich will hier, was will er eigentlich? Meinst du, er greift noch, will noch mal angreifen? Oder er rechnet sich noch Chancen aus, lässt er da irgendwie abzufangen oder ist das eher der Blick nach hinten? Schwierig. Ich finde das aber ganz schön schwach, im Achtelfinale sich so zu ergeben, wobei man auch sagen muss, dass die Dortmunder phänomenal gespielt haben. Ja, das, ja, gar keine Frage, aber das ist ja eben das, also da wäre ich jetzt als Fan angepisst, ja. Ja, aber voll. Es, ja. Also wenn ich da gegen, vor allen Dingen, wenn ich so einen attraktiven Gegner bekomme, ja, ja. Das ist ja nicht irgendeine Dreckstruppe oder so, dann möchte ich mich ja, denke ich mal, auch als Spieler und als Trainer in einer gewissen. Die gespielt haben, haben das bestimmt auch gemacht. Nee, das kann, ja, okay, vielleicht waren das wirklich ihre Möglichkeiten, die sie hatten, aber ich habe ja beide Spiele mir angeguckt. Ja. Nee, das, nur das Hinspiel habe ich mir angeguckt. Ja, weil das Rückspiel war, ja, kam um 21 Uhr, so ein Quark, ne? Also, ja, das ist sowieso, was geht mir auch auf, tierisch auf die Nüsse. Ja. Gibt's ja extra eine UEFA-Richtlinie dazu, warum das so sein muss. Ja. Habe ich mal rausgesucht gehabt, da im Netz. Das ist auch alles so ein Bullshit. Ja, kann kein normaler Mensch gucken. Wenn du da Fan bist und möchtest zu einem Europapokal-Auswärtsspiel, musst du erstmal 2 Tage Urlaub nehmen und alles, das ist alles total kacke. Also das, finde ich, muss man ja auch mal anprangern. Ja, aber die Auslosung ist cool, auf jeden Fall. Also ich freue mich da auf fast jede Partie. Man City gegen Paris klickt noch nicht so hundertprozentig bei mir. Ach, aber nicht jetzt oder was? Bitte? Wie, warum denn das nicht? Also Man City gucke ich mir nicht gerne an. Ich kann es dir nur so sagen. Es gefällt mir einfach nicht, wie die Fußball spielen. Und Paris auch nicht so richtig. Ich mag diesen Ibrahimovic halt, weil der so ein crazy Typ ist. Ja. Aber so diese ganze Umgebung da finde ich ekelhaft. Weißt du, weil ja Paris, das habe ich nicht vergessen, dass die ja immer noch diesen rechten Kern in der Fanszene haben und so. Deswegen bin ich da einfach auch eher sehr, sehr negativ. Obwohl das wahrscheinlich jetzt mittlerweile sich auch gelegt haben dürfte mit dieser ganzen Umstrukturierung des Vereins. Aber dennoch, das ist einfach ein Verein, den mag ich nicht besonders. Ja, und ich habe jetzt auch, ich kann mich jetzt auch nicht an so viele geile Pokalabende mit Paris erinnern, ganz ehrlich. Es ist halt ein Verein. Was glaubst du, wer sich da durchsetzt? Spontan würde ich sagen Paris, aber die haben auch das Heimspiel zuerst. Ja, es ist halt danach auf die Insel. Aber auch, mal ganz ehrlich, dieses Stadion da bei Man City, das ist jetzt auch nicht direkt ein Hexenkessel. Nee. Weißt du, Emirates Stadium. Ne? Ja, das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich da denke, dass die Zuschauer da so einen extremen Unterschied nochmal ausmachen dürften. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Paris das Hinspiel gewinnt, 2-1, 2-0 irgendwie so. Und im Rückspiel. Ich denke, Paris setzt sich dadurch. Ja. Ich denke auch. Und bei Bayern Benfica? Ja, da tippe ich ganz klar auf Bayern. Also da, ja. Das kann natürlich wieder so eine Nummer werden. War das letztes Jahr gegen Porto, genau. Gegen Porto. Deswegen, also Obacht. Ja, auf jeden Fall. Also die sind nicht ohne Grund im Viertelfinale, bla bla bla. Das labert jeder. Ist aber so. Aber das ist eigentlich ein Elfmeter für Bayern. Also von allen Mannschaften, die da noch zur Auswahl standen, Benfica zu bekommen, ist, glaube ich, ja. Neben Wolfsburg, glaube ich. Also Wolfsburg wäre, glaube ich, noch ein bisschen schwächer. Aber ist auch wieder so ein inländisches Duell. Ja. Ist immer ekelig. Mhm. Also dann lieber Benfica. Wenn ich jetzt wählen hätte können, dann hätte ich eher Benfica genommen als Wolfsburg. Da sind Tabellenführer in Portugal, ne? Also ich kann da schwer was zu sagen, aber. Nee, ich kann es auch nicht einschätzen. Ich kann halt nur die Spieler mir angucken und dann merke ich, ich kenne die meisten nicht. Und dann so, ja, Barca gegen Atletico. Mhm. Ich würde sagen Barca, aber es ist für mich trotzdem ein offenes Duell, ja. Weil Erster gegen Zweiter. Das kommt noch dazu. Das wusste ich jetzt Real gar nicht. Real ist nur noch Dritter. Okay, das ist natürlich auch nochmal eine Ansage. Aber ja, also das ist für mich das Topspiel so in diesem Viertelfinale. Finde ich das ist besser als Paris gegen Man City. Das ist definitiv das Topspiel, ist nur halt für den geneigten Fan so ein bisschen unattraktiv, weil es halt ein innerländisches Duell ist. Ne? Ja, ich freue mich darauf. Ich mag ja Atletico, Fernando Torres spielt da, das ist auch ein Fuckbuddy von mir. Ja. Und Diego Simeone, bist du auch ein großer Freund. Nee, den mag ich nicht so sehr. Was heißt, mag ich nicht so sehr, ist Quatsch. Der ist mir egal, finde ihn ab und zu mal ulkig, aber ja also ich finde Fernando Torres, den mag ich sehr, sehr, sehr. Sergio Ramos, Fernando Torres und Gigi Buffon, das sind seine Freunde, ne? Ja, Torres und hieß es, ne, Guti und ja, die hatten die, Guti also und Torres, sicher, die waren ja. Doch mal, hatten doch angeblich mal ein Verhältnis, oder? War das nicht kann so? Das wurde es gerüchtet, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, ja, ich habe die GoPro damals gehalten. Ich habe sie direkt hingehalten. Ja. Point of view. Ja. Was denkst du? Barça, Atletico? Barça dann doch schon, weil ich glaube, Barcelona, was ich da immer sehe, du, das ist so unglaublich. Das ist wirklich nochmal eine Stufe über allem, was es in Europa momentan gibt. Und die werden alles vernichten. Alles. Die werden Real vernichten, Bayern, Paris, alles. Aber ich glaube, von allen Gegnern, die da jetzt im Top waren, ist das der unangenehmste. Ist das, genau. Ich glaube sogar, dass die mit einem El Clasico hätten besser leben können. Absolut, weil Real schwankt ja tierisch. Ja. Nur noch Dritter, du, also. Oh. Ich denke schon, dass Barcelona, auch hier das Heimspiel erstmal in Barcelona, das wird nicht leicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass alle anderen Clubs, die in diesem Viertelfinale stehen, sich so ein bisschen die Hände gerieben haben. Vielleicht ist das jetzt hier die große Chance, dass es, ja, dass Barcelona relativ früh, ja, im Viertelfinale aus dem Weg geräumt werden kann. Also, wenn ich es jemandem zutraue, dann Atletico Madrid mit dieser geilen Atmosphäre in dem Stadion und so. Das ist eine sehr interessante Partie. Ja. Wolfsburg-Madrid ist, denke ich, mal klar, oder? Also dann hätten wir Bayern, Barca, Real, PSG. Ja, besser sind die besten vier Clubs auch in Europa, aus meiner Sicht. Die international antreten. Ich meine, da müssen natürlich noch die Roten Bullen und dem VfB noch VfB, mit, klar, mit in die Verlosung mit reintun. Aber sind das die besten vier Clubs Europas? Ja, würde ich schon sagen. Also wenn du auch jetzt so in der Liga guckst, Bayern dominiert ihre Liga, Paris dominiert die Liga, Barcelona, Madrid müsste eigentlich mit dominieren, aber die spielen halt in der Champions League relativ solide. Also das sind für mich schon die, dann zu Recht im Halbfinale stünden, wenn es dazu kommt. Das wäre schon krass. Oder was hättest du dann gerne? Also gefühlt hätte ich natürlich am liebsten Paris, weil ich mir da schon noch Chancen ausrechne. Klar. Aber Real und Barca ist immer so. Das sind halt so. Das sind so. Also pass auf, ich will Bayern Real und Barca PSG und dann sehen wir weiter. Ja, das sind auf jeden Fall zwei Partien, wo man sagen würde, also da schalte ich mal ein. Da gucke ich mal rein. Ja. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Egal, also, welche Partie da kommt, ich glaube, da könnte man definitiv mal einen Blick riskieren. Wird auf jeden Fall kein unansehnliches Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass es da doch das ein oder andere Aloha-Erlebnis gibt. Ja. Und in der Euroleague habe ich gerade auch mal geguckt, da ist es ja echt, also. Da geht's rund, ja. Schachtja Donetsk gegen Praga, das interessiert mich überhaupt nicht, ganz ehrlich. Prag gegen Villarreal, das ist ja, also. Sevilla gegen Bilbao. Ja. Also mich interessiert nur Dortmund-Liverpool, das ist das absolut vorweggenommene Finale. Finale, genau, das ist das vorgezogene Finale und ich kann mir dann auch gut vorstellen, Sevilla, ey, die können zum dritten Mal in Folge Ding holen. Ja. Aber Bilbao, jetzt muss ich da auch mal gucken, weißt du das auswendig, wie die in der Liga stehen? Ein Vierter oder sowas, ne? Okay. Nee, ich weiß es gar nicht, also ich verfolge die spanische Liga überhaupt nicht, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber das finde ich ein bisschen schade, dass wir jetzt hier Liverpool-Dortmund schon im Viertelfinale haben. Ist natürlich ein absoluter Kracher, also auch natürlich mit dem Hintergrund, mit Klopp und so, ist es besser geht's ja gar nicht. Das wird so krass, und ich stelle mir vor, wenn das im Finale gekommen wäre, obwohl im Finale hätten wir es nicht, dass Kloppo in den Signal Iduna Park kommt. Meinst du, die feiern den ab? Mhm. Ich hoffe es auch, weil er hat es sich natürlich verdient. Ja. Und er ist ein Verrückter, aber wir können froh sein, dass es solche Typen noch gibt. Absolut. Weißt du, also man kann den jetzt gut finden oder nicht und der hat mit Sicherheit auch einen Dachschaden, ist ja alles gar keine Frage, aber ich meine, auch so ein Van Gaal oder so, man muss echt froh sein, dass es solche Typen gibt, auch ein Guardiola, man möchte eigentlich keine Grammys. Weißt du, die sind so unscheinbar und dann sitzen sie lang. Genau, und auch wer mir jetzt schon auf den Sack geht, den ich möchte schon fast sagen, unausstehlich finde, sind die Kovac Sisters. Also wenn du mit denen mal ein Interview hörst, also, dann möchte ich mir am liebsten gleich die Pulsadern aufschneiden. Aber die slingen zum Dicks, Motherfucker, wie wir ja sagen. Die sind, die sind auf dem Parkett der Frauenbegattung. Also die Kovacs waren ja früher auch meine häufiger in Berlin unterwegs. Mhm. Da kann ich dir Geschichten erzählen, die kann ich dir eigentlich nicht erzählen. Also die habe ich nicht miterlebt, muss ich dazu sagen. Aber sie wurden mir herangetragen von Leuten, die es wissen sollten, sage ich mal so. Mhm. Den ein oder anderen Clubbesitzer, den man da so kennt. Also die Kovacs sind schon, das denke ich mal, wird sie auch in München rumgesprochen haben damals dann. keine Kostverächter, sagen wir es mal so. Ich denke mal in Frankfurt, im Bahnhofsviertel, wenn die schon die ein oder andere Bude klar machen jetzt, ja. Gibt es bald das Kovac Center. Das Kovac Center, ja. Ja. Die Kovac Bar. Aber also da gab es da so bei Sky im Vorfeld zum Spieltag gestern so ein Interview. Meine Güte, du. Puh. Ich mag den aber, also den Niko Kovac mag ich, kann es nur so sagen. Ich fand den Move auch von Frankfurt jetzt nicht so dumm, diesen Trainer zu wählen. Also junger Trainer, der, aber der hat nur einen Vertrag für die erste Liga, wa? Kann gut sein, ja. Mir ist da so im Hinterkopf. Aber hier jetzt, nochmal bei der Euroleague. Wir sind uns schon einig, dass dieses ganze Turnier zwischen Dortmund, Liverpool und Sevilla ausgespielt wird. Ja, leider Gottes ist es halt jetzt ein bisschen blöd gelaufen für Dortmund und Liverpool. Mir hätte es besser gefallen, wenn die auf 3 Viertelfinals verteilt worden wären. Also das Allerbeste wäre dann natürlich Dortmund und Sevilla im Finale und dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Dortmunder den Pokal holen, was ich richtig geil fände. Ja, das finde ich auch. Also das, wenn das Dortmund gelänge, das finde ich auch nochmal phänomenal, vor allem nach dieser etwas verkorksten Saison im letzten Jahr. Ja. Aber es wird schwer gegen Liverpool. Es wird schwer gegen Liverpool. Ich meine, das ist jetzt keine Übermannschaft, ja, die lebt natürlich auch von ihren Emotionen und von Klopp, das merkst du ja auch, wenn du die Spiele anguckst, sind immer irre Spiele. Das sind immer so enorm emotionale Spiele, die wo du auch immer so das Gefühl, das sind so Großkreuzspiele, nenne ich die jetzt mal. Weißt du, du merkst, es fehlt ein bisschen die Qualität, also die haben eine hohe Qualität, aber du weißt, was ich meine, aber kriegen das mit diesem Kampf, mit diesem Klopp-Wahnsinn wieder hingestemmt, dass sie dann trotzdem auf so einem hohen Niveau mithalten können. Und Dortmund hat, glaube ich, eine ähnliche Qualität, ja, mit ihrem Bekloppten an der Seite. Also das ist, finde ich schon, das wäre schon ein phänomenales Finale gewesen. Das wäre richtig geil. Das wäre auch ein Finale gewesen, wo man sagt, Der Kunde König. Absolute Klasse. Hä? Da ist der Kunde König. Da ist der Kunde König und da kann man wirklich sagen, die Euroleague ist noch was, weißt du? Ja, also ich muss sagen, so bis auf die, also ja, okay. Also Sevilla, Bilbao, Liverpool, Dortmund, das sind schon würdige Spiele für so ein Viertelfinale. Villarreal gegen Prag, ich meine, Prag, da ist halt so ein bisschen noch der Glanz von den 80ern da. Aber und Donetsk. Ja, Donetsk ist halt so eine neureiche Mannschaft. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Mit diesen Vereinen, mit diesen osteuropäischen Vereinen, wo viel Geld mal reingepumpt wurde und dann irgendwas versucht wurde, damit zu machen, das gefällt mir alles nicht. St. Petersburg und wen es da alles gab. Das war auch so eine Euroleague-Phase, wo viele von diesen Clubs da eine Rolle mitgespielt haben. Da kam ich überhaupt nicht drauf klar. Also das ist nicht so meine Welt, ganz ehrlich. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass da irgendwelche Oligarchen dann dabei sind, sondern das ist dann auch so eine Man City-Welt. Einfach so ein zusammengewürfelter Haufen und halt nicht so ein. Ist es Tradition, die mir da fehlt? Wahrscheinlich ja. Ja. Was schnaufst du denn jetzt so? Ich glaube, wir haben alles verschossen. Ja, wir haben alles verschossen. Wir sind noch aufs Tippspiel. Nee, eigentlich Tippspiel. Doch, müssen wir kurz noch aufs Tippspiel eingehen. Und zwar hat sich da an der Spitze und in den Top 3, also wirklich. Da kann wirklich nur noch ich was ändern dran, indem ich jetzt mal eine Serie hinlege. Ich habe übrigens, vorletzten Spieltag habe ich ausgelassen, habe ich nicht getippt. Ja, warum auch? Ja, siehst du? Also da muss man wirklich nochmal sagen, mit welcher Klasse ich hier tippe. Ich habe also mit einem Tippspiel, mit einem Spieltag weniger Punkten. Also wenn man die noch mit einrechnen würde, dann wäre ich ja vorne ganz dabei. Du hast aber noch nicht, doch du hast einmal, was ist denn das für ein komischer Tagessieg, 0,03. Mit wie vielen Leuten hast du da einen Tagessieg geholt? Mit 80 oder was? Ja, mein Gott. Also der Marco DLX ist auf 1, der Lukas auf 2 und Polster 01 auf 3. Also diese drei Burschen da vorne, das sind wirklich Maschinen. Und interessant, ganz kurz, muss ich kurz reingrätschen, alle drei sind uns bekannt, also so aus der Twitter-Sphäre. Ja, genau, der Twitter-Sphäre. Das finde ich cool, also das ist dann nicht jetzt irgendwelche, viele, die wir da lesen, kennen wir auch vom Namen, aber viele haben wir halt noch nie gehört, ist ja klar. Und ich finde es echt lustig, dass gerade der Marco DLX, der ja gefühlt wirklich schon seit Cult of Personality hier mit zuhört, dann da auf einmal auftaucht, auch der Polster, der immer mal wieder einen netten Tweet rauskloppt und so. Also das finde ich, muss man hier definitiv nochmal hervorheben. Absolut. Serafus und Jensen auf der 4 und 5. Dann haben wir auf der 11 einen Platz verloren, Line. Oh. Das sieht stark danach aus, wenn es da Richtung Abstieg geht. Da wollte ich dich mal nachhaken. Ist das dann wirklich ein selbstgetätigter Tipp immer, oder? Macht das diese Line selber? Gibt es da Informationen drüber? Macht das selber. Frag nicht nach. Und okay. Am Anfang hat sie mal gefragt, was SGE und so bedeutet, wofür das steht. Ja. Aber ansonsten hundertprozentig alleine getippt. Sondergrundschule Essen, hättest du sagen können. Ja, das stimmt. Schön, dann ist es natürlich noch mehr. Der Potschuh ist auf der 22, marschiert so langsam ein bisschen weg, ne? Ja, ja, ja. Ja gut, diesen Spieltag aber nur 6 Punkte bis jetzt geholt. Ich habe 10 Punkte geholt. Ich auch. Ja, auf 31 bin ich und du auf der 32, das gibt's doch. 33 bin ich bei mir. Auf der 33 bist du auch bei mir. Wollte ich nur mal ein bisschen. Ja, ja, habe ich gestern. Also ich muss dazu sagen, wo ich jetzt getippt habe. Beim Schalke-Gladbach-Spiel, ja, da habe ich zu... der Schalke im Nacken. Ja, pass mal auf, da habe ich zunächst 2-1 getippt, also ja. So, ja, habe ich da reingetippt. Ja. Da habe ich mir gedacht, nee, komm, vergiss es, die gewinnen das Ding nie im Leben. 2-2, ja. Habe ich mich schon geärgert. Und bei dem gestrigen Spiel, Frankfurt gegen Hannover, habe ich zunächst auch 1-0 getippt und habe dann gedacht, nee, Hannover, völlig am Boden, kriegen dann gleich wieder so, weiß ich nicht, 2-3 Kisten und vielleicht machen sie durch einen Standard 1, zack, 3-1 getippt. Und da habe ich mich jetzt natürlich im Nachhinein so geärgert, dass ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe, sonst hätte ich hier auch mal richtig Boden gut machen können. Mhm. Aber es ist nur alles möglich für mich. Ich meine, es sind nur knapp 30 Punkte auf Platz 9, ich wollte Platz 1 sagen, aber da sind es dann 55 Punkte. Ja gut, aber da sind 2-3 gute Spieltage, dann bin ich da auch direkt wieder vorne dabei. Ja, aber bei mir muss man da definitiv nochmal zugutehalten, dass ich einen Spieltag nicht getippt habe. Ja, ja. Das muss man wirklich nochmal sagen, also das ist natürlich... Ist halt einfach, wenn Blödheit dann dazu kommt, kann man jetzt nicht unbedingt entschuldigen, muss man ehrlicherweise sagen. Doch, genau das muss man eben nicht. Ja, auf dem letzten Platz, das kann man vielleicht auch mal sagen, ist der Toni mit 4 Punkten. Ja. Der hat aber jeden Spieltag mitgetippt, muss man dazu sagen. Nee, haben sich da nicht mehr beteiligt dann. Ja, das ist natürlich traurig. Wirklich, ich bedanke mich. Fürs Vorlesen? Oder dann muss ich erstmal die Musik hier reinmachen. So. Du musst ja aber auch am Ende nochmal den David noch mit reinspielen. Oh, ja, stimmt ja. Jetzt hast du mich natürlich auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, hab ich dich. Naja, gut. Man wird es mir, naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich den Link auch, der ist zwar da, aber es ist kein YouTube-Video, sagst du? Nee. Dann wird es äußerst problematisch, jetzt das so kurzfristig noch hinzubekommen. Naja. Ja, dann empfehlen wir jeden, geht doch mal auf skyaustria.at/bundesliga-de. /Alaba-in-bester-laune-auf-bayern-pk/. Ja, genau, geht da mal drauf. Das können wir wirklich mal machen. Wollen wir die URL mal in die Shownotes packen? Ja. Wollen wir das mal machen? Ja. Warum denn nicht? Das sieht immer so hässlich aus. Ja, aber darum geht's doch jetzt mal heute wirklich nicht. Ja, wenn du darauf bestehst, mache ich das natürlich. Wenn du darauf bestehst, dann mach ich's. Okay, gut. Bestehst du drauf? Tschüss. Tschüss. Ja, bestehe ich drauf. Tschüss. Okay, tschüss. Ich frag gar nicht, was du da machst. Was machst du da? Yeah!